Penso 9 e 15 arriverà fino alle 10 e 30, 10 e 15, un'ora. Non più di 10 minuti di intervallo, discussione alle ore 11 e 15 si termina la discussione e si dà la parola al professor Lille che trarrà le conclusioni del seminario, cosicché alle 12 meno 5 meno 10 chiudiamo perché molti devono partire con i treni delle ore immediatamente successive al mezzogiorno. Io non so chi vuole rimanere, può rimanere fino a sabato mattina. Sì. Si chiude, è si, stato si, detto. No, i lavori si chiudono domani a mezzogiorno. Giorno. Allora abbiamo diminuito le nostre ore di lavoro ancora di più. Perché quando abbiamo cominciato era. L'ultima relazione è domani. Sì, va bene, è domani, benissimo. Facciamo la discussione, poi sì. Nessuno caccia via nessuno, ma possiamo restare anche al pomeriggio, ma molti desiderano prendere i treni delle ore 13 e dato che il seminario più o meno domani è finito, lo stabiliamo questo ordine di lavori qui, anche d'accordo con il professor Lille. Sì, no, io non ho niente in contrario, ma solo che per quelli che vogliono rimanere, possono rimanere fino a sabato mattina, sabato mattina, pomeriggio, magari guardare ancora qualche cosa nella biblioteca. Ecco, ti ringrazio di aver fatto questo completamento, io me ne ero dimenticato, ma è molto importante. Cioè, non è che domani... Senza o con... Con pranzo. Ja, also morgen sollten wir um 9:15 Uhr schon beginnen, pünktlich, mit dem Referat des Kollegen La Salvia, der den Moderatismo abschließt, das Gegenstück zum jetzigen. Also Moderatismo ist ja das italienische Wort eigentlich für den Liberalismus und für das, was man im deutschen Sprachbereich den Liberalismus nennt. Und man schließt um alle 11, no, alle 12 e 15. Alle 12 bisognerebbe aver chiuso. Um 12 Uhr wird Schluss gemacht, damit diejenigen, die noch... Per consentire a chi vuol partire, non... Kann wegfahren, es ist aber noch ein gemeinsames Mittagessen, wer da bleiben will. Und man kann noch bis Samstag Vormittag bleiben. Should I say it also in English? No, you have understood everything. So yeah, capito, verstanden. Allora, oggi al pomeriggio rende la sua relazione il professor Hans Penske di Freiburg sul tema del Deutsche Liberalismus. Il professore Penske è stato già qui 3 o 4 anni fa, non ricordo più. No, di più. Era nel sai, caro mio, anni corrono. Sì. Lui è stato qui nel nel 76. Liberalismo 78. Nel 78. 78 sono 5 anni cinque fa. 5 anni. Fa, 5 anni, anzi. E ha già qui in questa sede fatto una interessantissima relazione sull'Assemblea di Francoforte nel seminario che aveva come tema il liberalismo italiano e tedesco dal 1848. E si vede fra le nostre pubblicazioni, bisogna anche sempre sottolineare le nostre pubblicazioni. Ecco, si sentiò per uns pubblicato italiano. Prego, Professor Penske. Ja. Meine Damen und Herren, ich möchte mich an den Zeitraum, der mir gesetzt ist, ganz strikt halten. Ich habe also zu sprechen, oder mit einer kleinen Abweichung, habe zu sprechen über die Zeit von 1815 bis 1848. Ich würde ganz gern einleitend etwas über die Zeit davor sagen, aus bestimmten Gründen. Das möchte ich mir schenken, weil die Übersetzungszeit kostet, weil der Nachmittag nur kurz ist, weil diskutiert werden soll. Ich möchte nur darauf hinweisen, in der deutschen Literatur wird die Zeit, über die ich zu sprechen habe, gewöhnlich als die Zeit des Frühliberalismus verstanden. Ich bin der Ansicht, dass das eine falsche Bezeichnung ist. Die Jahre nach 1815 sind in Deutschland keine Zeit des Frühliberalismus. Der Frühliberalismus liegt meines Erachtens vor 1815. Es ist die Zeit eines voll ausgebauten, also eines klassischen Liberalismus. Soweit nur zu meiner Einleitung. Ich glaube, dass die liberale Bewegung 1815 in Deutschland, jedenfalls in Westdeutschland, recht breit schon war. Darüber wird im weiteren Verlauf eingehender zu sprechen sein. Beginnen wir also mit der Situation 1815. Was glaubten die deutschen Liberalen am Ende der napoleonischen Ära? Will man das untersuchen, so bieten sich verschiedene Zeitschriften an. Man könnte zurückgreifen etwa auf die beiden von dem Jenaer Historiker herausgegebenen Zeitschriften Nemesis und Allgemeines Staatsverfassungsarchiv. Oder man kann zurückgreifen, Luden, Heinrich Luden. Ich habe sie nicht genannt. Habe ich den nicht? Nein. Der Jena Historiker Luden, Heinrich Luden, also eine Zeitschrift Nemesis und eine Zeitschrift Allgemeines Staatsverfassungsarchiv. Darauf könnte man zurückgreifen. Man kann zurückgreifen auf die von dem liberalen Verleger Friedrich Arnold Brockhaus herausgegebene Zeitschrift Deutsche Blätter, die zwischen 1813 und 1816 erschien. Luden wollte mit seinen Zeitschriften der konstitutionellen Verfassung in Deutschland die Bahn brechen. Es sind also thematisch relativ spezialisierte Zeitschriften. Brockhaus wollte in seiner Zeitschrift, die seit der Völkerschlacht bei Leipzig erschien, bis 1816, alle deutsche Blätter. Deutsche Blätter. Alle wesentlichen Fragen der Zeit vom nationalen und gemäßigt liberalen Standpunkt besprechen. Mir scheint, dass die Brockhaus-Zeitschrift Deutsche Blätter wegen der umfassenden Anlage der Thematik das geeignetste Mittel ist, um zu zeigen, was die deutschen Liberalen für richtig und für wahr hielten im Jahre 1814, 1815. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Im November 1814 können wir etwa in den deutschen Blättern lesen, ich zitiere: Anerkennung des großen Grundsatzes, dass der in einer gleichmäßigen und unabhängigen Repräsentation ausgesprochene Nationalwille die Grundlage aller Verfassung sei. Vernichtung des Feudalismus und aller barbarischen Institutionen des Mittelalters, die der Kultur eines aufgeklärten Volkes unwürdig sind. Vernichtung der Einschränkungen der Gewerbefreiheit. Eine einfache, klare, konsequente Verfassung, Vernichtung der Prärogativen einer geschlossenen Aristokratie, Publizität vorzüglich in den Budgets, Absonderung des Staatsschatzes von der Zivilliste und als Palladium von allen diesen die Pressefreiheit. Zitat Ende. An der Spitze des neuen deutschen Staates sollte ein Kaiser stehen. Es war den deutschen Blättern selbstverständlich, dass das Kaisertum dem Hause Habsburg wieder zufallen müsse. Man verlangte, dass der unter den deutschen Staaten zu schaffende Bund dauerhaft und fest sein sollte. So hieß es lapidar im Juni 1814: Ein Kaiser, ein Reich, ein Rat, ein Recht am Welthandel, und dann wieder eine Aufzählung der liberalen Forderungen. Gewisse bereits allgemein anerkannte und in Verfassungen fremder Staaten niedergelegte Grundsätze seien für die deutschen Staaten allgemein verbindlich zu machen, nämlich die Gleichheit vor dem Gesetz, die gleiche Steuerpflicht, der gleiche Zugang zu den öffentlichen Ämtern, sodann die Volksrepräsentation für Gesetzgebung und Steuerbewilligung, die Rechnungskontrolle, die Unabhängigkeit der Justiz und die Reihe der individuellen Freiheitsrechte. Das Vorbild der deutschen Blätter war Großbritannien. Trotz mancher radikalerer Formulierungen wurde immer wieder auf Großbritannien hingewiesen. Großbritannien habe die weiseste Verfassung, die man sich denken könne. Die deutschen Blätter äußerten sich sehr scharf gegen Demokratie und Republik. Sie erklärten, die historische Erfahrung habe bewiesen, dass Völker unmöglich republikanisch regiert werden könnten. Am Ende eines republikanischen Regierungsexperimentes müsse immer die Despotie stehen. Ich schließe zu diesem Komplex wiederum mit einem Zitat aus den deutschen Blättern. Europa hat erfahren, Zitat, dass die beste Staatsverfassung diejenige ist, in welcher ein erblicher Monarch, beschränkt durch die Wortführer der Nation, nach Gesetzen, welche von diesen gegeben sind, den Staat mehr regiert als beherrscht. So im Oktober 1814. Das ist so der Umkreis dessen, was die deutschen Blätter ihren Lesern vortun. Il professore ha cominciato che lui si manterrà precisamente al periodo di 1814 al 48. Gli piacerebbe molto parlare anche un po' del periodo prima, ma è limitato a questo periodo. Dissente dall'idea che si parli di questo periodo come del periodo del frühliberalismo, del liberalismo principiante, invece questo periodo dopo il 15 per lui è un liberalismo tedesco maturo, un liberalismo classico. È convinto che già prima del 15 il movimento liberale, specialmente nel sud-ovest della Germania, nel sud della Germania, era abbastanza largo. In quegli anni, 14-15, esistono già due riviste liberali, anzitutto quella del professore Heinrich Luden, Livorno, Udine, Domodossola, Imola, Napoli, Heinrich Luden di Jena, Nemesis e Allgemeine Verwaltungslehre, e quello dell'editore Brockhaus, quello lo sapete, non c'ho bisogno che io cominci con Bologna, Roma, Otranto, eccetera, Deutsche Blätter, che scrivono per esempio nel novembre del 1815 il principio grande che si è affermato e la necessità di uno Stato nazionale, che è l'abolizione completa del feudalesimo e di tutte le istituzioni barbare del Medioevo, e la pubblicità generale, divisione delle entrate dello Stato da quello della lista civile, cioè si può dire dello stipendio della corona, dello stipendio del monarca, e per garantire libertà, uguaglianza di diritto, eccetera, e per garantire tutto questo la libertà di stampa. E nel giugno del 14 aveva già scritto lo slogan un imperatore, un consiglio, un diritto alla partecipazione al commercio universale del mondiale, e la rappresentazione del popolo che limita i poteri del sovrano. Come esempio viene additato in quel periodo dagli organi liberali e da tutti i liberali la Gran Bretagna, che però si rivolgono contro la democrazia e contro la Repubblica, perché l'esperienza storica ha dimostrato che alla fine di una democrazia e di una Repubblica c'è sempre poi la dittatura, la tirannia e la despotia di un semplice. L'Europa, scrive di nuovo, l'Europa ha visto, ha avuto questa esperienza, che la migliore Costituzione è quella monarchica, però limitata dai rappresentanti del popolo. Die deutschen Blätter waren bewusst für eine intellektuelle Oberschicht geschrieben, wie der Stil, wie die häufige Verwendung von Fremdsprachen, Zitaten zeigt. Sie fanden gleichwohl einen recht guten Absatz. Für die Umgebung des Verlagsortes sind die Abonnentenlisten erhalten geblieben. Danach kann man klären, wer dieses Blatt eigentlich gelesen hat. Ist es in Leipzig erschienen? Oder? Anfänglich in Altenburg. Ne? Altenburg in Thüringen. Auch in Thüringen. Ne? Thüringen, ja. Ganz offenkundig war nach den Abonnements die deutschen Blätter keine Sache von Intellektuellen. 35% der Exemplare gingen an Angehörige akademischer Berufe, 10% an Offiziere, 25% an Kaufleute und Fabrikanten und der Rest, also 30% an Handwerker und Gastwirte, wobei der relativ hohe Anteil von Abonnenten aus dem Gastwirtskreis zugleich ein Indiz dafür ist, dass die Gedanken der deutschen Blätter in breitere Kreise drangen, denn Gastwirte hielten Zeitschriften ja deswegen, weil die Besucher ihrer Wirtsstuben diese Zeitschriften entweder einzeln oder gemeinsam lasen und auch diskutierten. Im Übrigen kann darauf hingewiesen werden, dass auch manche Pfarrer, also akademisch gebildete Abonnenten, sicherlich das Blatt benutzt haben, um ihren Gemeindemitgliedern daraus Informationen zu geben. Das war in Deutschland im 18. Jahrhundert und im frühen 19. Jahrhundert eine verbreitete oder doch eine häufig vorkommende Übung. Zwischen Offizieren waren 10%, 30 waren Handwerker und 25 Kaufleute. 25 Kaufleute. Da ging es zu schnell. Ja. Das steht da drin. Ah ja. Das ist sehr gut schriftlich. Ja, Entschuldigung. Dankeschön. Aber das ist, glaube ich, zu kompliziert, immer wieder die Kurzfassung mit dem, was ich jetzt sage, zu vergleichen. Ja. Der Liberalismus hatte vor 1848 ja keine oder kaum eine Organisation. Es ist deswegen schwer, eine exakte Aussage darüber zu machen, wie breit die Bewegung war. Die eben gegebenen Daten für Altenburg und Umgebung zeigen doch, dass schon in der Anfangszeit die Resonanz liberalen Denkens offenkundig recht breit war. Ich meine, wir kommen, wenn wir uns an die Parlamentssoziologie halten, nicht sehr viel weiter. Die Landtage der vormärzlichen Zeit waren Parlamente, die aus Zensuswahlen hervorgingen. Insbesondere die passive Wahlberechtigung war sehr eingeschränkt. In Bayern beispielsweise waren von 3,9 Millionen Einwohnern nur 11.000 wahlberechtigt, also eine kleine Auswahl aus der Bevölkerung. Das hilft uns nicht weiter. Ich denke, dass sehr viel mehr Aussagekraft die Kommunalwahlen haben. Der Zensus zu den Kommunalwahlen war sehr viel niedriger. Die Zahl der aktiv Wahlberechtigten dürfte auf 8-12% der Bevölkerung zu schätzen sein. Das ist natürlich von Land zu Land verschieden. Die Zahl der Passivwahlberechtigten lag bei etwa 4%. Das sind ganz andere Relationen. Man kann schließen, dass bis zu zwischen 30-50% der Bevölkerung, wenn man die Familienangehörigen der Wählenden mit einbezieht, in irgendeiner Form von Wahlentscheidungen, die getroffen werden mussten, berührt wurden. Es war also in den Kommunen nicht nur die Oberschicht und der gehobene Mittelstand wahlberechtigt, sondern auch das Kleinbürger- und Kleinbauerntum, eine ganz andere soziale Schicht. In den erhaltenen Wahlunterlagen sind natürlich Parteiangaben nicht gemacht, das geschieht im ganzen 19. Jahrhundert kaum. Man muss also aus den Beratungen der Gremien rückschließen oder aus der Stellung der Stadt- und Kommunalverwaltungen zu den Regierenden, ein sicherlich schwieriges Verfahren, aber ich meine doch, dass es zureichend ist. In der Frühzeit der politischen Aktivierung breiterer Schichten spielten vor allem lokale Bindungen eine Rolle. Erst bei der weiteren Politisierung wurde Schritt für Schritt eine überlokal orientierte Gesellschaft ausgebaut. Das frühe Wahlverhalten, also im Vormärz, entsprang demzufolge weniger individueller Entscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten, sondern es war mehr eine kollektive Ausrichtung. Die Wähler folgten der führenden Schicht ihrer Gemeinde. Wissen wir, wie die führende Schicht der Gemeinde politisch dachte, so können wir, meine ich, auf die Stimmung der Wählerschaft zurückschließen. Da es eine ganze Reihe liberal geführter Gemeinden in Deutschland gab, vor allem natürlich in Südwestdeutschland und Westdeutschland, aber auch in anderen Teilen des Reiches, ist zu folgern, dass größere Teile der Wahlberechtigten, wenigstens in diesen liberal geführten Gemeinden, liberal dachten, vermutlich auch ein Teil der Nicht-Wahlberechtigten, die sich ebenfalls an der Führungsschicht orientiert haben dürften. In dieselbe Richtung, relativ breite liberale Resonanz weist auch die Zusammensetzung von Vereinen, die äußerlich unpolitisch waren, die aber in gewisser Weise Ersatzorganisationen für nicht bestehende politische Vereine waren. Das wären etwa Griechenvereine oder Polenkomitees in den 30er Jahren gewesen. Und das waren wahrscheinlich auch gesellige Zusammenschlüsse. Es gab in den deutschen Städten damals Casinos, Harmonien, also Vereinigungen der Bürgerschaft. Wenn die Führung liberal war, war es die Mitgliedschaft gemeinhin auch. Vielleicht sollte man hier wieder... Questi giornali citati naturalmente si rivolgevano specialmente sulle alle classi superiori, questo si vede già dalle molte citazioni in lingue straniere, classiche eccetera, però abbiamo delle possibilità di controllare, di fare una certa statistica degli abbonati, specialmente nel distretto intorno a, per esempio del giornale delle Deutsche Blätter di Altenburg in Turingia o dopo a Lipsia. Vediamo da queste statistiche che 35% erano professionisti cultura accademica, 10% ufficiali, 25% commercianti, 30% artigiani e osti. Gli osti avevano una certa importanza perché diffondevano naturalmente la conoscenza di questi libri, questi giornali venivano letti nelle osterie. Anche notevole il numero dei parroci protestanti lì, parroci protestanti che usavano poi quello che avevano letto sui giornali e lo diffondevano fra i loro credenti. Naturalmente prima del 48 non esiste nessuna organizzazione di partito, allora non abbiamo nessuna possibilità di fare una statistica di membri del partito perché non esistevano i partiti, allora non neanche degli iscritti o tesserati, ma e anche il numero degli elettori era relativamente limitato. Per esempio, un esempio nella era di 3,9, cioè quasi 4 milioni di abitanti, solo 11.000 avevano il diritto di elezioni alla Camera, per la Camera della Baviera, della popolazione, dunque solo da 8 a 12% avevano il diritto attivo di elezione alla Camera e solo 4% avevano il diritto passivo, cioè di poter essere eletto. E però calcolando poi la grandezza delle famiglie si può dire che fra i sono più importanti le elezioni nei comuni, le elezioni comunali, dove anche la piccola borghesia e i piccoli contadini proprietari, quando si dice contadini in tedesco è sempre un'altra parola, Bauern non è contadini italiani, perché in Italia quando si sente contadini si pensa al bracciante eccetera, in Germania quando si parla contadini è sempre il contadino proprietario, allora piccolo coltivatori diretti, sì, è la parola giusta, sì, no, grazie, perché anche io uso normalmente la parola coltivatore diretto perché corrisponde, c'è questo grande anche questo problema, piccoli proprietari, c'è anche questo problema di un dizionario di terminologia Italia-Austriaca che forse uscirà un giorno dai lavori del nostro congresso, perché ci sono tante cose, i Nebenländer non sono paesi confinanti ma paesi annessi, o il vecchio problema della Grundherrschaft, signoria feudale, o dei stände, ceti o non ceti o stati, o, Pietro Leopoldo li chiamava stati, le età, eccetera, c'è tutto un problema, ma qui specialmente è un quando si parla di Bauern in tedesco è proprio quello che voi chiamate coltivatori diretti o piccoli proprietari. Dunque, lì avevano la possibilità e si può dire che su per giù fra 35 a 40% della popolazione erano in qualche maniera toccati dalle decisioni di queste cose comunali. Bisogna anche pensare che principalmente sono i legami locali che sono importanti, solo dopo viene la politicizzazione che si può dire questi votano in quel senso o in quell'altro senso. In genere gli elettori seguivano l'atteggiamento del ceto politico dei loro comuni, e dunque si può dire che una parte relativamente grande, perché abbiamo tanti comuni che erano guidati da gente di convinzioni liberali, che anche un notevole numero di quelli che avevano diritto al lavoro, diritto al voto, pensavano in senso liberale, cioè che le idee liberali avevano una risonanza relativamente grande. Bisogna anche prendere poi, per la mancanza di partiti o organizzazioni partitiche, pensare per esempio alle associazioni fileleniche, per esempio negli anni 20, o dopo associazioni polacofili dopo la rivoluzione polacca del 30-31. Questo è un certo indicativo per un certo indice per il numero dei liberali. Bisogna anche naturalmente prendere in considerazione le associazioni sociali, come i cosiddetti casinò, Armonia o comunque si chiamino di questi della borghesia o piccola borghesia dei vari comuni, città e paesi. Nach der Juli-Revolution wurden erste Schritte zur Bildung liberaler Organisationen getan. Es entstand etwa in der Wahlbewegung in Württemberg 1831 in jedem Wahlkreis ein liberales Wahlkomitee. Und es entstand in der Pfalz Anfang 1832 der Press- und Vaterlandsverein. Hier sei eingeflochten, dass diese Organisationen sehr schnell von den Regierungen unterdrückt wurden. Sie existierten also nur ganz kurze Zeit. Der Press- und Vaterlandsverein ist neulich intensiv untersucht worden auf seine Soziologie hin. Die Autorin heißt Cornelia Förster. Und Cornelia Förster hat herausgearbeitet, dass der Press- und Vaterlandsverein in der Pfalz, wo ungefähr die Hälfte seiner 5000 Mitglieder lebte, Mitglieder aus allen sozialen Schichten hatte. Sie meint, dass ein Drittel der Mitglieder des Press- und Vaterlandsvereins aus der Unterschicht kam, ein Drittel aus dem Mittelstand und ein Drittel aus der Oberschicht. Ich würde die Relationen vielleicht etwas anders sehen. Wichtig aber ist, alle sozialen Schichten schlossen sich durch öffentliches Bekenntnis, nämlich Subskription in einer Zeitung, diesem Press- und Vaterlandsverein an. In anderen Teilen Deutschlands sah die Soziologie des Vereins deutlich anders aus. Hier spielten Studenten eine sehr starke Rolle, das hat die Relationen verschoben. Charakteristisch dürfte sein für die Resonanz tatsächlich die pfälzische Struktur. Nach dem Beruf kamen 10% aus der Landwirtschaft, 20% aus dem Handel, 60% aus dem Handwerk, 7% aus dem Bildungsbereich und 3% aus der staatlichen Verwaltung. Zu unterstreichen also der starke Anteil des Handwerkes. Der Press- und Vaterlandsverein war 60%. Der Press- und Vaterlandsverein war eine Bewegung, die in erster Linie in den Städten ansprach. Man muss aber bedenken, dass er eben nur kurze Zeit existiert hat, sonst wäre wohl auch die agrarische Resonanz stärker gewesen. Ein ähnliches Bild, starke Beteiligung des Handwerkes. Das Handwerk ist ja kleinerer Mittelstand oder an der Grenze zur Unterschicht gewesen in wesentlichen Teilen. Ein ähnliches Bild geben andere überlieferte Daten. Ich meine, wir können zusammenfassen. Der Liberalismus war zwischen 1815 und 1848 offenbar eine recht breite Volksbewegung, die Anhänger in allen sozialen Schichten hatte. Der Schwerpunkt des Liberalismus, der Schwerpunkt der liberalen Resonanz lag im evangelischen Deutschland sicherlich. Es muss aber nachdrücklich gesagt werden, dass es auch sehr viele liberale Katholiken gab. Allerdings haben die Katholiken in der hier in Frage stehenden Zeit begonnen, sich in größerer Zahl vom Liberalismus abzuwenden. Das ist regional sehr verschieden, das hängt mit der Kirchenpolitik der einzelnen Staaten zusammen. Darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden. Der Charakter einer Volksbewegung wurde, meine ich, in der Wahl von 1848 bestätigt. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung hatten die Liberalen ja einen überwältigenden Erfolg. Es waren ungefähr 3/4 der Abgeordneten der Paulskirche in irgendeiner Form Liberale. Damit will ich nicht sagen, dass 3/4 der Deutschen liberal dachten. Das Wahlergebnis von 1848 ist ein Ausnahmeergebnis. Es ist einmal technisch bedingt. Die Mehrheitswahl und die indirekte Wahl haben sicherlich die Liberalen gefördert. Es ist zum anderen psychologisch bedingt. Die Konservativen waren auf die Revolution und auf die Notwendigkeit, sich in Wahlen der Bevölkerung zu stellen, viel weniger vorbereitet als die Liberalen. Sie ließen sich überfahren, sie kamen weniger ins Parlament, als sonst wohl möglich gewesen wäre. Aber das illustriert 1848 doch, der Liberalismus ist eine sehr breit fundierte Bewegung. Dopo il 1830, specialmente i primi passi di un'organizzazione politica del liberalismo, per esempio nel 31 nel Württemberg ci sono fondati dei comitati liberali, nel Palatinato bavarese si fonda un'associazione di stampa della patria, un presso, un Vaterlandsverein, che è stato esaminato anche dal punto di vista sociologico ultimamente da un libro di Cornelia Furst. Questo ha dimostrato che circa un terzo dei soci di questa associazione erano delle classi basse, un terzo delle classi medie, un terzo delle classi superiori. Forse si può discutere su questa distinzione sociologica. La distinzione sociologica sarà diversa in altre parti della Germania, dove per esempio secondo le città universitarie gli studenti hanno un certo peso. Ma tutto sommato si può dire che circa 10% sono della popolazione agraria, 20% del commercio e quello che è più importante, circa 60% dei soci di questa associazione, poi presto soppressa, appartengono al gruppo degli artigiani, questo gruppo degli artigiani che naturalmente è sempre piccola borghesia. Tutto sommato si può constatare che in queste associazioni, prime associazioni liberali, come questo presso un Vaterlandsverein o come i comitati del Württemberg, si nota che tutte le classi sociali sono rappresentate e la popolazione agraria sotto rappresentata, ma si pensa che se queste associazioni non fossero state proibite poi dall'autorità governamentale, certamente la percentuale degli agrari sarebbe ancora aumentato. Tutto sommato si può constatare da queste altre indagini che il movimento liberale in Germania, specialmente nel sud della Germania, ma anche nel centro della Germania, era fra il 15 e il 48 relativamente largo e che tutti i ceti sociali erano rappresentati. Naturalmente c'è un certo centro di gravidanza nella Germania protestante, ma però in quel periodo ancora molti cattolici liberali, che solo la tendenza antiliberale cattolica avviene poi diversamente dalla legislazione, dalla tendenza nei singoli stati. Cioè il cattolicesimo tedesco in un primo momento, per quello che guarda i suoi aderenti, è ancora relativamente aperto al liberalismo, e questo si dimostra che sia nei paesi cattolici come in quelli protestanti il liberalismo in quel periodo ha una grande presa, una grande rappresentanza, specialmente nelle elezioni del 48, della rivoluzione del 48, dove c'è una straordinaria vittoria dei liberali, che tra i quarti per cento dei deputati per l'Assemblea di Francoforte sono liberali. Questo naturalmente bisogna fare subito la riserva, che naturalmente questo non vuol dire che tre quarti della popolazione di tutta la Germania, tutto il Deutsche Bund, compreso anche l'Austria tedesca, anche il Trentino, anche Giovanni a Prato viene mandato a Francoforte, sia stato liberale. È piuttosto il caso che il modo delle elezioni col suffragio e poi indiretto ha favoreggiato il movimento liberale, e che i conservatori erano stati sorpresi dalle eventualità, perché non avevano mai pensato alla possibilità di elezioni così, e il 48 è una stragrande, straordinaria vittoria del liberalismo in Germania. Wenn der Liberalismus nach seiner Anhängerschaft eine breite Volksbewegung war, so war er doch nach seiner Führung überwiegend eine Bewegung von Bildung und Besitz. Wer das liberale Programm ausbaute, gegenüber der Öffentlichkeit vertrat, hatte in der Regel studiert. Besonders wichtig waren die Juristen, die sich des liberalen Programms annahmen, sei es als Beamte, sei es als Anwälte, sei es als Hochschullehrer. Überhaupt spielten die Universitätsprofessoren in der Führung des deutschen Liberalismus eine beachtliche Rolle. Allerdings sollte man nicht meinen, dass der Liberalismus ausschließlich von Hochschullehrern geführt worden sei, aber bei der Formulierung differenzierter Probleme war die Arbeit der Hochschullehrer unentbehrlich. Die Führung des Liberalismus durch die Bildungsschicht ergab sich eigentlich selbstverständlich. Diese Schicht hatte einmal eine gesicherte Position, sie hatte zum anderen Zeit, sie hatte zum dritten die nötigen Kenntnisse, um sich mit öffentlichen Dingen zu beschäftigen, und sie war es viertens gewöhnt, sich auch öffentlich einzusetzen. Eine denkbare Konkurrenz in der Führung des Liberalismus hätte das Wirtschaftsbürgertum sein können. Das Wirtschaftsbürgertum verfügte aber nicht über dieses Ausmaß an Zeit. Es verfügte nicht über die nötigen Kenntnisse in dem Maße wie das Bildungsbürgertum. Deswegen hielten sich die wirtschaftlich führenden Kräfte zurück. Erst ab 1830, verstärkt ab 1840, traten auch Angehörige des Wirtschaftsbürgertums in der Führung des Liberalismus hervor. I capi, quelli che guidano il movimento, naturalmente si reclutano anzitutto nei ceti di colti e abbienti e possedenti. Sono per la maggior parte gente che ha studiato, che è una gran rappresentante dei giuristi, di funzionari pubblici, di avvocati, di professori universitari. Però non bisogna esagerare, i professori universitari avevano una parte molto importante, anzitutto nella formulazione dei programmi, eccetera, però si capisce da sé che avevano questa possibilità, e lì hanno giocato un ruolo preponderante, ma in genere nella guida del movimento ci sono anche altri. Questo gruppo, diciamo i ceti colti e abbienti, per varie ragioni hanno automaticamente quasi la guida del movimento, anzitutto hanno una posizione indipendente, sono facoltosi, hanno la possibilità di dedicarsi anche alla politica, hanno anche il tempo per farlo, anche, hanno anche certe conoscenze e in fondo anche le possibilità, prestigio sociale, eccetera. Mentre invece la borghesia economica, che avrebbe potuto essere una specie di contrappeso contro quei ceti di cultura economica, non ha tanto tempo, e soltanto dopo il 1830 e più ancora dopo il 40 anche rappresentanti della borghesia economica entrano nelle prime linee del movimento. Angesichts der breiten Resonanz des Liberalismus ist die Bezeichnung der Liberalismus, die ich bisher ja auch verwendet habe, eigentlich unbefriedigend. Man muss unterteilen. Mir scheint wenigstens eine Zweiteilung nötig zu sein. Ich möchte dabei einem Vorschlag Karl von Rotteck im Staatslexikon 1835 folgen, im Artikel Bewegungspartei. Rotteck sah damals in Deutschland 5 Parteien. Er sprach von der Partei der wütenden Reaktion, sodann von der Partei des Stillstands. In der Mitte sah er die Partei der behutsamen Reform, in der linken Mitte die Bewegungspartei und auf der linken die Umwälzungspartei oder, wie er an anderer Stelle sagte, die Radikalen. Damals üblich war eine Dreiteilung. Man sprach gemeinhin vom System der Reaktion, der Reform und der Revolution. Rotteck hat das verfeinert, indem er die Reaktion und die Reform jeweils in 2 Strömungen aufgegliedert hat, also in die Partei der behutsamen Reform und in die Bewegungspartei in unserem Falle. Nach Ausweis der Lexika der 30er und 40er Jahre wurde von den Liberalen eine scharfe Grenze zum Radikalismus gezogen, das hat Herr Reinhalder ja auch unterstrichen. Der Liberalismus schätzte sich selbst so ein, dass er das der Verwirklichung entgegengereifte realisieren wollte, und er meinte, dass der Radikalismus, die Rotteck'sche Umwälzungspartei, unreife Früchte abbrechen wollte. Das war der prinzipielle Punkt der Trennung, so stand es in den Lexika oder in der Publizistik. In der Wirklichkeit sah es natürlich anders aus, da Liberale und Radikale gemeinsam gegen die Regierungen standen, arbeiteten sie in der Praxis viel enger zusammen, als die prinzipiellen Absetzungen voneinander erwarten ließen. Soll ich hier? Ja, gut. Ich bin Ihnen sehr dankbar für so kurze Abschnitte. Dato che c'era questa risonanza molto larga, naturalmente bisogna domandarsi che cosa era il liberalismo. Esisteva veramente un liberalismo? Già i contemporanei facevano delle divisioni, c'è per esempio il famoso articolo di Rotteck nel Staatslexikon, dove parla di due parti del partito del movimento, la Bewegungspartei, il partito di movimento. Secondo lui è diviso in 5 gruppi. Da un lato c'è si direbbe oggi, la reazione esasperata, giusto? O integrale, da un lato. Poi c'è il movimento dello status quo, della Stillstandspartei. Poi c'è quello della cauta riforma, della behutsame reform, poi c'è quello partito che sarebbe il vero partito liberale del movimento, e poi la Umwälzungspartei, il partito rivoluzionario, cioè i radicali. Allora abbiamo queste 5 divisioni. In genere si parlava solo nella pubblicistica, solo di 3 gruppi, dei gruppi conservatori, dei gruppi liberali e di quelli democratici. Ad ogni modo, come ha sottolineato già Reinhardt, i liberali hanno messo chiaramente il confine, si sono confinati di fronte al radicalismo. Questo si trova anche nei tanti lessici allora molto di moda, per esempio dicono i liberali vogliono eseguire queste riforme che si presentano come mature e necessarie dallo sviluppo storico, invece il Partito Radicale vuole già cogliere i frutti acerbi, i frutti non maturi. Questa è la divisione dei lessici. Nella realtà politica naturalmente la situazione è diversa, data l'opposizione delle autorità esistenti, liberali e radicali collaborano contro il potere costituito, e così non c'è questa chiara differenziazione che c'è nei lessici teoricamente. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Richtungen des Liberalismus, also Partei der behutsamen Reform und Bewegungspartei, waren weniger programmatischer Natur. Beide Richtungen wollten dasselbe. Die Unterschiede waren eher eine Frage des Temperaments. Die Bewegungspartei war weniger geduldig als die Partei der behutsamen Reform. Die Bewegungspartei wollte von Anfang an das ganze liberale Programm, so wie ich es vorhin umrissen habe, möglichst auf einmal durchgesetzt sehen. Charakteristisch dafür ist etwa das Vorgehen der badischen Liberalen bei der erstmaligen Eröffnung des Badischen Landtages 1819, als innerhalb einer Woche eine Gruppe von Abgeordneten nach genauer Verabredung zahlreiche Anträge stellte, die insgesamt das liberale Programm enthielten. Diese Anträge sollten nach Ansicht der Liberalen im Laufe der Legislaturperiode zum Gesetz gemacht werden. Damit wäre das, genau? Das 1819. Damit wäre das liberale Programm auf einmal durchgesetzt gewesen. Die badischen Liberalen hofften, dass die Liberalen in anderen Kammern ähnlich verführen, sodass Deutschland innerhalb kurzer Zeit ein Bund freiheitlich organisierter Staaten hätte werden können. Die Männer der Partei der behutsamen Reformen waren in dieser Hinsicht skeptisch. Sie meinten, dass das liberale Programm eben nicht auf einmal den Regierungen abgerungen werden könne, dass man vielmehr eine zähe Kleinarbeit über längere Fristen hin betreiben müsse. Ja. La grande differenza fra i due gruppi che si possono chiamare liberali, quelli della riforma cauta e quello del movimento, non sono tanto ideologiche quanto di temperamento. Una questione di temperamento, si può dire che quella, la Bewegungspartei, il partito del movimento, ha meno pazienza, vogliono tutto ad una volta. C'è il caso tipico dei liberali del Baden, che subito già nel 1819, entro poche settimane, fanno richiesta di tutto il programma liberale, con la speranza che i liberali negli altri stati della Germania facciano lo stesso, e che così in poche settimane si arriverà a una lega, a una confederazione di stati liberali in tutta la Germania. Invece il gruppo, quello che Rotte chiamava quelle della cauta riforma, erano più, appunto, più cauti, pensavano che bisognava con un certo gradualismo avanzare pian pianino. Ich verzichte darauf, hier Namen von führenden Politikern der Bewegungspartei zu nennen. Ich glaube, dass alle diejenigen deutschen Liberalen des frühen 19. Jahrhunderts, die vielleicht dem allgemeiner Gebildeten oder dem spezieller Interessierten heute noch bekannt sind, aus der Bewegungspartei entstammen. Vergessen sind demgegenüber die Männer der Partei der behutsamen Reform, weil diese Richtung eine viel unspektakulärere Politik machte, hat sie sich schon den Zeitgenossen nicht so tief eingeprägt wie eben die Bewegungspartei. So möchte ich immerhin den einen oder anderen Namen aus der Partei der behutsamen Reform nennen, beispielsweise den Leipziger Professor Traugott Wilhelm Krug, der übrigens im Jahre 1823 die erste zusammenfassende Darstellung des Liberalismus in deutscher Sprache gegeben hat. Er hat damals ein Buch erscheinen lassen, Geschichtliche Darstellung des Liberalismus alter und neuer Zeit, 1823. Da taucht erstmals der abstrakte Sammelbegriff Liberalismus in Deutschland auf. Also Krug etwa ein... K-R-U-C-K. Mit G. K-R-U-G. Herr Krug, wieder mit Krug, der, Krug, ja. Der zum Brummen geht. Ja. Also der Herr Krug, der zum Brummen geht. Dann möchte ich von den Parlamentariern nennen den langjährigen badischen Innenminister 1830 bis 1838 und gleichzeitig Landtagsabgeordneten Ludwig Georg Winter, der im Rahmen des bundesrechtlich Möglichen doch versuchte, einen liberalen Kurs auch in der Innenpolitik zu steuern, oder den württembergischen Landtagsabgeordneten als Kanzler der Universität Tübingen, Karl Georg von Wächter. Wächter mit AE. Wächter war ein Jurist und gerade Wächter ist meines Erachtens der deutlichste Beleg dafür, dass das Programm der gemäßigten Liberalen sich vom Programm der entschiedeneren Liberalen nicht unterschied, sondern nur die Taktik, nur das Temperament. Für den späteren ordnenden Historiker ist es sicherlich schwierig, die Leute im Einzelfall richtig zuzuordnen. Man kann manchmal so oder so entscheiden, darauf kommt es auch gar nicht an. Es sollen hier keine Mitgliederlisten gebildet werden. Es ist ja nur ein Notbehelf, um überhaupt etwas mehr Ordnung in das Ganze zu bringen. Auch Rotteck hat mit seinen beiden Parteien des Liberalismus eine Konstruktion gegeben, aber ich meine, er hat sich bei dieser von ihm formulierten Konstruktion an den Realitäten, und zwar an den parlamentarischen Realitäten, orientiert. Was Rotteck darlegte, das ließ sich an den Landtagen der Zeit ablesen. In den Landtagen gingen eben die Männer der Bewegungspartei ganz anders vor als die Männer der Partei der behutsamen Reform. Die Männer der Bewegungspartei waren diejenigen, die immer wieder die Regierungen provozierten und die damit die Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit auf sich lenkten. Ja, il professor Fenske rinuncia a dare i nomi del movimento, di quel partito del movimento, perché sono quelli noti, come vielleicht sagen, kurz, Rotteck, Welka, ja, und die so kommen man sich noch, wie, ja, einige Namen kommen noch. Ma vuole invece quelli del gruppo della riforma cauta, del riformismo cauto, sono piuttosto dimenticato. Lui nomina anzitutto un certo Krug, che è importante anche perché nel 1823 aveva scritto la prima rassegna, si può dire, sul liberalismo, dove poi la parola veramente liberalismo anche ufficialmente, diciamo, appare in stampa, una parola come è noto venuta dalla Spagna e poi dalla Francia. Il interessante c'è per esempio il parlamentare e poi per lungo tempo dal 30 al 38 ministro degli interni del Baden, Ludwig Georg Winter, o per esempio anche il cancelliere dell'Università di Tübingen, cioè dell'Università di Stato, dello Stato di Württemberg, Karl Georg von Wächter, Wächter con la W-A-E, Wächter, che dimostra già che tutto il suo programma è in fondo lo stesso della Bewegungspartei, ma si tratta solo dei tempi che c'è più pazienza, c'è più a lunga scadenza. Naturalmente è estremamente difficile distinguere gli uni dagli altri, dato che non è anche forse un po' ridicolo al giorno d'oggi che non, di mettere ognuno in una certa casella, perché in quel periodo non esistevano dei compartimenti stagno, non esistevano dei partiti veri e propri, allora si può discutere ad infinitum se una persona è più a attribuire a questo e a questo gruppo. Anche Rotte, che ha fatto questa costruzione, si è reso conto naturalmente che si trattava soltanto di una costruzione, questa distinzione fra il partito della cauta riforma e il partito del movimento, ma però era una costruzione che si è orientata alle realtà politica, come la possiamo distinguere o distillare anche dagli atti delle trattative nei parlamenti della Germania meridionale. Alle Liberalen waren sich in drei Punkten einig. Erstens glaubten sie, dass Freiheit und Gleichheit dem Menschen unverbrüchlich zu eigen seien. Zweitens meinten sie, dass zur Gewährleistung von Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz Herrschaft durch eine Verfassung begrenzt werden müsse. Dabei sollte den Beherrschten die Möglichkeit der Mitwirkung gegeben werden. Drittens waren sie davon überzeugt, dass die staatlichen, gesellschaftlichen Verhältnisse einer ständigen Reform bedürften, aber auf dem gesetzlichen Wege. Sie glaubten an ein Wachstum des Fortschrittes, zu dem die Liberalen durch Reformarbeit beizutragen hätten. Diese drei Positionen wurden innerhalb des Liberalismus unterschiedlich diskutiert. Es hat eine sehr lebhafte verfassungspolitische Diskussion gegeben. Darauf kann im Einzelnen nicht eingegangen werden. Republikanisch gesinnte Liberale gab es praktisch nicht. Die wenigen republikanisch denkenden Liberalen waren, möchte ich sagen, Vernunftmonarchisten. Der klassische Fall dafür wäre der Herausgeber der Neuen Speyerer Zeitung, Georg Friedrich Kolb, der zutiefst davon überzeugt war, dass die Republik die beste Staatsform sei, dass aber die Einführung der Republik zum Bürgerkrieg führen würde und der deswegen 1848 bei der Wahl zur Nationalversammlung gesagt hat, es kann nur eine konstitutionelle Monarchie geschaffen werden. Aber das ist eine wirkliche Minderheitenposition. Die Liberalen waren Monarchisten. Nur wenige sprachen sich für eine parlamentarische Monarchie aus. Die große Mehrheit der Liberalen war für ein gleichgewichtiges, nicht antagonistisches Verhältnis von Parlament und Regierung. Diese Position, nicht antagonistisch, gleichgewichtiges Verhältnis von Parlament und Regierung, wurde besonders von dem einleitend schon erwähnten Heinrich Luden vertreten in seinen Blättern oder von Friedrich Christoph Dahlmann, der verfassungspolitisch im Vormärz wohl der einflussreichste deutsche Liberale war. Am wenigsten strittig war die Frage des Vorgehens. Die Liberalen stimmten darin überein, dass Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele verwerflich sei. Wer über Gewalt nachdachte, wer Gewalt für ein mögliches Mittel von Politik hielt, ging zumeist innerhalb kurzer Zeit in das Lager der Radikalen über. Und mir scheint, dass also die Einstellung zur politischen Gewalt in der hier in Frage stehenden Zeit das eigentliche Kriterium der Unterscheidung von Liberalen und Radikalen sein kann. In tre punti tutti i liberali erano d'accordo: prima della libertà e uguaglianza che garantita dalla nascita a tutti gli uomini, che secondo bisogna stabilirla o garantirla con una Costituzione alla quale devono anche collaborare i sudditi, cioè la collaborazione dei sudditi alla Costituzione. E inoltre che la società ha bisogno di una continua riforma, che però una riforma che deve procedere legalmente, sempre legalmente, in un progresso continuo. Su questi problemi, specialmente su questo problema del progresso continuo, c'è una vivacissima discussione. È da notare che i liberali in genere non sono repubblicani, sono monarchici, vogliono la monarchia costituzionale, solo un piccolo gruppo sono dei repubblicani teorici ma monarchici pratici, cioè dicono che nella situazione attuale della Germania è possibile solo una monarchia costituzionale. Il caso tipico è un certo Georg Friedrich Kolb, che nel 48 scrive: Es kann nur eine konstitutionelle Monarchie geschaffen werden, si può creare soltanto una monarchia costituzionale, benché la cosa più teoricamente, la forma migliore dello Stato, della Costituzione, sarebbe una repubblica. La maggioranza, la stragrande maggioranza, vuole stabilire un certo equilibrio fra Parlamento, cioè una monarchia costituzionale con un certo equilibrio fra Parlamento e governo, di cui per esempio questa idea è per esempio quel professore di Jena, quel Heinrich Luden, o forse la persona più più importante, che aveva la più grande influenza sul liberalismo germanico in quel periodo, che era il professore di scienze politiche all'Università di Bonn, Friedrich Christoph Dahlmann, Domodossola, Ancona, H, Livorno, Milano, Ancona, due volte Napoli. Si discute poi sul modo di procedere, e qui è importante che tutti sono d'accordo, i liberali, che i cambiamenti non devono essere raggiunti con la violenza, anzi il professor Fenske sottolinea che secondo lui la grande differenza, quello che differenzia i liberali dai democratici o dai radicali, non dai democratici, dai radicali, i liberali dai radicali, è proprio la questione, decisiva questione della violenza. Chi si esprime in favore alla violenza, presto o tardi finisce nel campo dei radicali. Dass die reichste Quelle für die Definition liberalen Denkens in den 30er und 40er Jahren ist sicherlich das von den beiden zwangspensionierten Freiburger Professoren Rottek und Welker herausgegebene Staatslexikon, an dem ungefähr 70 Autoren mitarbeiteten. Es erschien 1834 bis 1847 in erster und kurz danach in zweiter Auflage. In wie viel, entschuldige, die Zahlen kann man nicht merken, so schnell. 34 bis 47. 34 bis 47 und wie viele Bände? Das sind 15 Bände. 15 Bände, entschuldige, haben Sie es nicht gesagt? Das habe ich nicht gesagt. Aber entschuldige, ich habe ganz das macht nichts, das macht ja. Das ist das eigentliche Grundbuch des deutschen Liberalismus gewesen, das war die große Autorität, auf die sich jeder berief und in der jeder nachsah, der etwas genauer wissen wollte. Verfassungspolitisch war das Rottek-Welkersche Staatslexikon ziemlich einheitlich. In den Forderungen, in den Begründungen differierten die Autoren, so die beiden Herausgeber Rottek und Welker, die meisten Artikel schrieben, Welker allein 170. Aber prinzipiell Einigkeit, also voll ausgebaute konstitutionelle Monarchie, Garantie der Freiheitsrechte, insbesondere als Basis jeder Freiheit die Pressefreiheit, Skepsis gegenüber der Volkssouveränität, man fürchtete von der Verwirklichung der Volkssouveränität die Herrschaft des Pöbels, also Eintreten für ein beschränktes Wahlrecht, für ein Zensuswahlrecht. Das ist nichts anderes als das, was in den deutschen Blättern 20 Jahre vorher auch vertreten wurde. Interessant ist, dass namentlich Rottek den Gedanken der Entwicklung des autonomen Individuums vertrat und deswegen sich für ein Bildungsprogramm aussprach. Die Persönlichkeit soll sich bilden, allerdings übersah Rottek, dass zur Bildung eben auch materielle Möglichkeiten gehören. Rottek war eigentlich nicht willens, hier staatlich zu intervenieren. Er sprach sich ausdrücklich dagegen aus, dass dem sozial Schwachen vom Staat geholfen werde. Er setzte also ganz auf die individuelle Selbsthilfe. Dementsprechend war Rottek handelspolitisch für das kosmopolitische System des Freihandels ein dogmatischer Liberaler in diesem Punkt. Im Staatslexikon gab es aber auch Artikel, die in eine andere gesellschaftspolitische Richtung oder sozialpolitische Richtung gingen. Friedrich List, auf den ich nachher nochmal zu sprechen komme, war deutlich für staatliche Intervention in das Wirtschaftsleben. Er konnte im Staatslexikon sich insbesondere für den staatlich geförderten Ausbau der Infrastruktur einsetzen. Die Hauptidee Friedrich List, der Schutzzoll, wurde insbesondere von dem Heidelberger Professor Robert Mohl vorgetragen. Mohl war auch derjenige, der sozialpolitische Gedanken ins Staatslexikon hineinbrachte, indem er die Einführung der Gewinnbeteiligung für Arbeiter forderte. Andere Autoren äußerten sich in diesem Punkt mit Hinweis auf die Assoziation, also auf die genossenschaftliche Selbsthilfe. Gesellschaftspolitisch bevorzugten die Autoren des Staatslexikons eine Struktur, in der dem Mittelstand der entscheidende Einfluss im Staate zukam. Rottek sagte im Artikel Zensus, die Mittelklasse muss im Staate die Oberhand haben, weil dies diejenige Schicht ist, in der am meisten Tüchtigkeit und am meisten Zuverlässigkeit zu finden ist. Die Grenze zur Mittelklasse setzte Rottek sehr hoch an. Er verlangte volle wirtschaftliche Unabhängigkeit, damit jemand zum Mittelstand gerechnet werden dürfe. Die formelle Selbstständigkeit der kleinen, an der Grenze des Proletariats lebenden Handwerker wollte Rottek nicht anerkennen. Diese Leute hielt er nur für Tagelöhner auf eigene Rechnung. Die sollten also keine politischen Rechte erhalten. Im Übrigen blickten sowohl Rottek und wie Welker in den entsprechenden Artikeln kritisch auf die Oberschicht. Sie waren der Ansicht, dass die Ansammlung von allzu viel Kapital und allzu viel Grund- und Bodenbesitz in den Händen einzelner weniger ungesund sei. Sie meinten deshalb, dass der Staat steuerpolitisch gegen eine derartige Akkumulation von Besitz einschreiten sollte. Ja. Ja. Augenblick mal, wo war ich denn? Ja. La fonte più ricca per il liberalismo tedesco è il famoso Staatslexikon, il lessico statale di Rottek e Welker. Rottek l'ho già detto, ROT2TECK e Welker WELCKER, che è stato pubblicato dal 34 al 47 in 15 volumi, è molto omogenea, una cosa molto omogenea. Soltanto Welker ha scritto 170 articoli, sono tutti d'accordo sulla necessità dei diritti umani, dei diritti di libertà, dell'anzitutto della libertà della stampa, di un suffragio basato su censo, anzitutto anche lì specialmente Rottek sullo sviluppo dell'individuo autonomo, sulla possibilità di acquistare la necessaria cultura, però non che lo Stato debba intervenire a favore di quelli, e questo è assolutamente lasciato alle possibilità, all'iniziativa del singolo. In economia Rottek è per un cosmopolitismo economico. Naturalmente ci sono anche altri articoli, anche di altre tendenze in questo Staatslexikon, per esempio Friedrich List, Livorno, Imola, Salerno, Taranto, Friedrich List, che è per l'intervento statale, specialmente nelle infrastrutture economiche, e lui è anche per il protezionismo doganale, come anche per esempio uno degli altri personaggi, dei pensatori e professori, il professore di Heidelberg, Robert Mohl, Mohl Milano, 80 H Livorno Mall, che sono poi che per esempio è per la partecipazione nel guadagno dei lavoratori, cioè Gewinnbeteiligung der Arbeit, e per l'associazionismo dei lavoratori. In genere, questo afferma anzitutto Rotteck, la classe media, la middle class, la classe media deve essere decisiva perché deve avere la preponderanza nello Stato, perché è la classe più fidata, più sicura e più in gamba anche, più energica, più efficiente. Perciò devono aver voce in capitolo nello Stato soltanto gli imprenditori indipendenti, e non proprio il piccolo, la piccolissima borghesia, che in fondo non è altro che operaio sul proprio conto. I liberali in quel Staatslexikon sono contro la grande proprietà, contro l'accumulazione della ricchezza anche in mano a pochi capitalisti o di grandi proprietari. Anche questo è considerato pericoloso, invece la preponderanza deve avere proprio la media borghesia. Außenpolitisch war das zentrale Problem für die deutschen Liberalen die deutsche Frage. Für die Liberalen war der Deutsche Bund nicht das letzte Wort der Geschichte. Nur sehr wenige Liberale waren für den in Wien geschaffenen Status. Charakteristisch für diese Minderheitenmeinung ist etwa Wilhelm von Humboldt, der 1816 sagte, die Aufgabe Deutschlands sei es, das europäische Gleichgewicht durch die dem Bunde innewohnende Schwerkraft zu halten. Humboldt formulierte das mit dem warnenden Unterton, ich zitiere, dass Deutschland als Deutschland ein erobernder Staat sein könne. Aber das war eine Minderheitenmeinung. Die große Mehrheit der Liberalen oder eine wachsende Mehrheit war mit der gesamtpolitischen Lage Deutschlands unzufrieden. Man verlangte eine festere Einheit, man verlangte mehr Macht für die Deutschen, und sehr viele Liberale brachten in Briefen oder in Publikationen zum Ausdruck, dass sie unter der Machtlosigkeit Deutschlands litten. Sie blickten mit Wehmut in die deutsche Geschichte zurück und erinnerten sich an die Zeit, da, wie ein Liberaler einmal geschrieben hat, die deutschen Kaiser dem Abendland geboten. Das wollten sie am liebsten wiederhergestellt sehen. Darauf komme ich nachher noch zurück. 1815 waren die meisten Liberalen für eine Führung Deutschlands durch Österreich, durch die Habsburger. Seit 1819 nahm die Resonanz Österreichs ab. Gleichzeitig entwickelte sich eine alternative Idee, die sogenannte Trias-Idee, also der Gedanke, Deutschland, Gesamtdeutschland als Dreibund zu organisieren, Preußen, Österreich und das übrige Deutschland. Andere Liberale, aber zunächst sehr wenige, waren von Anfang an für eine preußische Führung in Deutschland. Sie wussten dann, dass das eine Lockerung der Beziehung zu Österreich zur Folge haben würde. Dieser Gedanke ist erstmals sehr breit bekannt geworden durch ein 1831 veröffentlichtes Buch. Der Autor war Paul Pfitzer, ein württembergischer Liberaler. Das Buch hieß Briefwechsel zweier Deutscher. Und dieses Buch ging tatsächlich auf einen Briefwechsel zurück, der 1827-28 zwischen zwei Universitätsabsolventen Tübingens geführt worden war. Der eine war Pfitzer selbst und der andere war sein Freund Friedrich Notter. Im Briefwechsel führt Pfitzer den Namen Friedrich und der Herr Notter den Namen Wilhelm. Und das, was Pfitzer bei der Veröffentlichung vier Jahre später für richtig hielt, das erscheint unter Wilhelm. Pfitzer hat sich also im Laufe der Zeit die Gedanken seines Freundes zu eigen gemacht. Der Briefwechsel zweier Deutschen enthält einmal die Trias-Position, vertreten von Friedrich, und erhält zum anderen die Position einer preußischen Führung, vertreten durch Wilhelm, also durch den Korrespondenten Notter. In späteren Veröffentlichungen hat Pfitzer diesen Gedanken dann ausgebaut zum Gedanken des engeren und weiteren Bundes, der in der Paulskirche eine erhebliche Rolle spielte und der meines Erachtens vielleicht geeignet gewesen wäre, die damalige Problematik Mitteleuropas lösen zu helfen. Pfitzer wollte so 1845 den Deutschen Bund erweitern durch die Schweiz und die Niederlande. Viele deutsche Liberale der Mitte des 19. Jahrhunderts hielten das ohnehin für deutsche Staaten. Also Erweiterung des Deutschen Bundes und Bildung innerhalb Bildung eines liberalen Bundes innerhalb dieses Deutschen Bundes. Österreich sollte sozusagen als Trostpreis den Einfluss Deutschlands nach Südosteuropa ausweiten. Auch das ist eine in der Jahrhundertmitte sehr stark vertretene Idee gewesen. Im Übrigen wurde bei der Diskussion des Deutschlandproblems sehr häufig an den Zollverein von 1834 angeknüpft. Es wurde argumentiert, hier existiert doch eine Spezialverbindung deutscher Staaten, das kann man doch durch weitere Spezialverbindungen ausbauen. Viele Liberale taten sich mit der in der Diskussion vorgeschlagenen Abwendung von Österreich sehr schwer. Mir scheint, dass noch 1847-48 die kleindeutsch orientierten Liberalen eine Minderheit waren. Das kann man an den hier schon erwähnten Problemen der Kaiserwahl, der Einführung der Erbmonarchie 1849 sehen. Im Grunde war es ja eine Zufallsmehrheit, die diesen Verfassungsartikel durchgesetzt hat. Nella politica estera la questione principale è la questione germanica, la questione se bisogna accontentarsi della confederazione germanica sì o no. Pochissimi fra i liberali, come per esempio Wilhelm von Humboldt, il grande savio, scrittore, diplomatico, eccetera, nel 1819 era convinto della necessità della Lega Germanica per l'equilibrio europeo, perché diceva una Germania unita potrebbe diventare una potenza, uno Stato conquistatore. La maggioranza invece era scontenta della Lega Germanica, trovava la unità troppo piccola, era anche scontenta della mancanza di potere per la Germania, c'è nel periodo del storicismo la nostalgia del passato, si guarda nel periodo del Medioevo, della potenza dei imperatori del Sacro Romano Impero. Nel 15 la maggioranza dei liberali era per una Germania guidata dall'Austria, dal 1819 questa tendenza filo-austriaca, dopo le cose della Wartburg, eccetera, diminuisce e nello stesso tempo nasce una nuova idea, l'idea della Trias, cioè che Austria, che la Germania sia costituita da tre parti, Austria, Prussia e la cosiddetta terza Germania, quella che è né Austria né Prussia. Invece quelli che sono per una Germania con esclusione dell'Austria, i cosiddetti piccoli tedeschi, come si chiameranno dopo, sono ancora una grande minoranza. Però in questa tendenza appare nel 1831 un libro molto importante di uno scrittore del Württemberg, Paul Pfitzer, Palermo, Firenze, Imola, Zara, Empoli, Roma, Paul Pfitzer, Briefwechsel zweier Deutscher, cioè carteggio di due tedeschi, dove lui riproduce uno scambio di lettere di lui stesso, che però qui prende il nome di Federico, con un suo amico che si chiamava Federico Notter, che qui è chiamato Guglielmo. E qui veramente lui che aveva originariamente difeso la posizione trialistica, adesso si converte alla posizione della piccola Germania e più tardi ha sviluppato l'idea di una lega stretta e una più larga, cioè quella lega più stretta sotto la guida della Prussia e quella più larga sotto la guida dell'Austria. Una idea questa della lega più stretta e quella più larga, che secondo il professor Fenske, devo dire anche secondo me, era l'idea più positiva in quel periodo, sarebbe stata l'unica di una soluzione del problema tedesco in quel periodo. Prima della rivoluzione del 48 la maggior parte dei liberali vuole un allargamento della Confederazione Germanica con la Svizzera e con i Paesi Bassi, che da loro in genere vengono considerate anche stati germanici che solo nel periodo della decadenza della Germania sono state staccate, mentre l'Austria dovrebbe come contentino ricevere la possibilità di allargarsi verso l'Europa sud-orientale. Una base per questo auspicato sviluppo viene considerato da molti liberali già il Zollverein, cioè la Lega Doganale del 1834. Molti liberali avevano una grande avversione contro questo distacco dall'Austria, i piccoli tedeschi, cioè quelli che vogliono l'unificazione senza l'Austria sotto la guida della Prussia, sono in quel periodo ancora una minoranza. Die Hoffnung war weit verbreitet, dass eine straffere Zusammenfassung der Deutschen eben die Macht der Deutschen in Europa ganz erheblich stärken würde. Dieses Machtbewusstsein war von Anfang an nicht auf Europa beschränkt. Ich habe vorhin schon zitiert die Bemerkung aus den deutschen Blättern, ein Recht am Welthandel. Von Anfang an wurde im Welthandel ein besonders geeignetes Mittel gesehen, den Deutschen Macht und Einfluss zu verschaffen. Es hat 1844 ein Österreicher geschrieben, ich zitiere Eduard von Bauernfeld, Welthandel heißt das Wort allein, das Macht verleiht und Größe. Welthandel heißt der Wundermann nicht Runkelrübenzucker, wenn ich das Meer beherrschen kann, der bleibt ein armer Schlucker. Zitat Ende. Es wurde tatsächlich sehr viel darüber gesprochen, dass die Deutschen eine seefahrende Nation werden müssten, dass sie sich Kolonien zulegen müssten. Ich will hier auf Belege im Einzelnen verzichten. Ich weise nur darauf hin, dass diese Position selbst relativ früh in Lexika eindrang, und wenn erst Lexika einer Sache sich annehmen, dann gehören sie eigentlich zum allgemeinen Bewusstsein. Ich möchte ein Lexikon zitieren aus dem Jahre 1832. Dort hieß es im Konversationslexikon der neuesten Zeit: Wenn ein außereuropäisches Land nicht bereit ist, höhere Gesittung und bessere Techniken anzunehmen, wie sie etwa im Übergang zum Ackerbau sich ausdrücken, dann sind die europäischen Völker, zumal die, die an Übervölkerung leiden, berechtigt, von diesen überseeischen Völkern die Abtretung ihrer Territorien zu verlangen. Die Erde ist zur Ernährung aller Völker da, Völker, die ihre Gebiete nicht ausnutzen, verlieren ihre Besitzansprüche, so 1832. Ich weise darauf hin, dass auch im Briefwechsel zweier Deutschen sich durchaus kolonialpolitische Träumereien dieser Art finden, die deutlich darauf hinweisen, dass auch im tiefsten Binnenland der Blick nach Übersee gerichtet wurde. Es heißt etwa unter dem Signum Wilhelm, was könnte aus deutschen Kolonien unter einem glücklicheren Himmelsstrich und in reicheren, schöneren Ländern sich alles entwickeln? Das geschrieben 1828. Diese navalistische und, wie ich sagen möchte, imperialistische Stimmung hat sich um 1840 sehr verdichtet. Die 40er Jahre sind völlig von diesen Gedanken erfüllt. Eine konservative Zeitschrift, die damit gar nicht sympathisierte, hat im Jahre 1846 festgestellt, das Bestreben zur Teilnahme an dem, was die seefahrenden Nationen so hochgehoben hat, ist bei uns mächtig und allgemein erwacht. Also nach konservativem Urteil war das Janus war das. Die habe ich aber auch nicht gehört. Nach konservativem Urteil also war das Denken in überseepolitischen Kategorien 1846 ganz allgemein. Der wichtigste Propagandist dieser weltpolitischen Ideen war der vorhin schon erwähnte liberale Friedrich List, der der Ansicht war, dass nur große und wohlorganisierte Nationalkörper sich noch behaupten können. Lists Ziel war es deshalb, den Deutschen nahezulegen, sich endlich wohl zu organisieren, damit Deutschland mit England Schritt halten könne. List hat demzufolge das Schutzzollsystem propagiert. Er hat sich für Siedlungskolonien sowohl in Südosteuropa wie in Australien ausgesprochen und er hat einer gemeinsamen handelspolitischen Durchdringung Afrikas und Südamerikas durch alle europäischen Nationen das Wort geredet. Im Übrigen wollte List die dem Zollverein nicht angehörigen deutschen Staaten sowie Belgien und die Niederlande dem Zollverein anschließen. Er wollte die deutsche Handelsflotte ausbauen und er verlangte, dass eine deutsche Kriegsflotte geschaffen würde. List war, wie der vorhin zitierte Bauernfeld, der Ansicht, dass nur durch Seehandel Reichtum und Macht zu erwerben sei. Una speranza molto diffusa si fonda sul potere, ma anche sul potere anche importantissimo lì, anche il potere coloniale, la partecipazione al commercio mondiale. Per esempio il poeta austriaco Eduard von Bauernfeld scrive nel 1944 una poesia dove dice chi non prende parte al commercio mondiale, al commercio marittimo, rimane sempre un poveraccio. Molto abbreviato questa carina poesia. Nel 1832, per esempio, il lessico conversazione del tempo contemporaneo, di Conversationslexikum der Neuesten Zeit, afferma che se alcune zone nel mondo le popolazioni si rifiutano di arrivare a forme più progredite, per esempio all'agricoltura dallo Stato primitivo, allora le nazioni europee che sono sopraffollate hanno il diritto di portare via i loro territori perché il mondo è dato a tutta la popolazione mondiale e devono cercare i mezzi più importanti. Queste idee o sogni coloniali si trovano anche nel libro di Pfizer, già menzionato prima, per esempio nel 1828, della necessità di una potenza navale imperialistica. Negli anni 40 questa tendenza cresce continuamente, per esempio nel 1946 un giornale conservatore, Janus, che era contrario a queste tendenze, dice che ormai è opinione comune in Germania che bisogna avere anche una potenza navale, anche coloniali. Il portavoce di queste tendenze è il già nominato economista Friedrich List, Livorno, Imola, Salerno, Taranto, che dice che soltanto dei grandi e ben organizzati stati nazionali possono sopravvivere nel mondo presente e futuro, perciò lui è anche per la protezione doganale, perché la Germania possa tenere il passo con la Gran Bretagna o raggiungere la Gran Bretagna, e lui è anche in favore di colonie di colonisti, cioè di emigrazione, nell'Europa sud-orientale e in Africa e della creazione di una flotta commerciale e di guerra e naturalmente dell'allargamento del Zollverein con tutti gli stati tedeschi, incluso la monarchia asburgica. Das liberale Denken blieb nicht auf den politischen Bereich im engeren Sinne beschränkt. Es äußerte sich auch in anderen Bereichen. Der wichtigste Bereich, der hier zu nennen wäre, ist der des kirchlichen Lebens. Hier wäre über den theologischen Rationalismus zu sprechen, der insbesondere im Bereich der evangelischen Kirche eine ganz große Rolle spielte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Theologe Karl Barth hat in einer Darstellung der deutschen Theologie des 19. Jahrhunderts geschrieben, dass der theologische Rationalismus die beherrschende Glaubensform in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewesen sei. Der theologische Rationalismus hat offenkundig den evangelischen Deutschen durch die Vernunftbezogenheit der Theologie, das Festhalten am Glauben, nochmals durch Jahrzehnte hin entwickelt. Solange die Geistlichkeit dem theologischen Rationalismus anhing, gingen Geistlichkeit und Gemeinden konform. Der theologische Rationalismus war insofern eine Stütze des politischen Liberalismus. Als die Geistlichkeit sich unter dem Einfluss jüngerer Hochschullehrer mehr und mehr vom theologischen Rationalismus abzuwenden begann, wurde auch dieser Bereich ein strittiger Bereich, weil die Gemeinden weiterhin eigentlich ihre Predigten im Geiste des theologischen Rationalismus hören wollten. Die Pfarrer taten es nicht mehr. Jetzt wurde die Kirchenverfassung strittig. Die Anhänger des theologischen Rationalismus verlangten, dass die Kirche in ihrer Verfassung liberalisiert würde. Sie verlangten eine Mitbestimmung der Kirchenmitglieder. Il pensiero liberale non rimane limitato soltanto alle questioni politiche, per esempio c'è anche la vita ecclesiastica qui nel campo del protestantesimo, domina in quel periodo il corrispondente al liberalismo, cioè il razionalismo teologico. Karl Barth, il grande teologo protestante della prima metà di questo nostro secolo, ha scritto che nella prima metà dell'Ottocento in Germania la forma dominante della fede protestante era il razionalismo teologico. Questa era la stessa convinzione che univa sia i pastori che la loro gregge. La Chiesa diventò un sostegno del liberalismo politico. Quando poi dopo, da una nuova generazione dei teologi protestanti, venne abbandonato il razionalismo teologico, le comunità in genere insistevano ancora su questo razionalismo teologico, e allora c'è una scissione fra i pastori e la loro gregge la conseguenza era che le comunità domandavano una voce di una Mitbestimmung, una voce in capitolo anche loro nelle affari della Chiesa. Im staatlichen wie im kirchlichen Bereich gilt während des gesamten hier interessierenden Zeitraums, dass der Liberalismus wohl das Denken eines großen Teils der Deutschen beherrschte, dass er aber kaum unmittelbar durchsetzbare Macht hatte. Hermann Baumgarten hat 1866 geschrieben in seiner Selbstkritik des deutschen Liberalismus, dass der Liberalismus 30 Jahre vergebens darum gerungen habe, der Nation eine erträgliche staatliche Existenz zu erobern. Und wenn man die Erfolge des Liberalismus Revue passieren lässt, dann muss man tatsächlich, jedenfalls auf den ersten Blick, sagen, dass der Liberalismus große Erfolge eigentlich nicht erzielen konnte. Sein Programm blieb weitgehend unrealisiert und er wuchs bei weitem nicht in dem Maße in öffentliche Verantwortung hinein, wie es seiner Verankerung in der öffentlichen Meinung entsprochen hätte. Für den geforderten Ausbau des Bundes geschah nichts. Deutsche Einheit bestand wesentlich in der Repression seit Karlsbad. Das Nationalparlament blieb Forderung. Die Pressefreiheit wurde vorenthalten, allerdings wurde die Zensur länderweise verschieden praktiziert. Die Repressivgesetze wurden nicht abgebaut, sondern ab 1832 verschärft. Mit den Schwurgerichten kam man nicht voran. Zwar wuchs die Zahl der konstitutionellen Staaten in verschiedenen Schüben zwischen 1816 und 1820, dann in den 20er Jahren und nochmal in den 30er Jahren kräftig an. Aber die beiden deutschen Großmächte, Österreich und Preußen, blieben im System des bürokratischen Absolutismus stecken. Und auch in den konstitutionellen Staaten wurde die Verfassung keineswegs von den Regierungen immer so gehandhabt, wie es dem Geist der Verfassungen entsprochen hätte. Die Landtage wurden selten berufen. Wichtige Abgeordnete bekamen keinen Urlaub, wenn sie Beamte waren, um ins Parlament einzutreten. Auf Gesetzgebungswünsche wurde nicht eingegangen und anderes mehr. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, konnten die Liberalen zwar in kommunale Führungsämter aufrücken, Ministerwürden blieben ihnen dagegen versagt. Über die Außenpolitik konnten sie nur reden und schreiben, aber nicht gestaltend auf sie einwirken. Insofern scheint die Bilanz doch negativ zu sein. Ich möchte dennoch sagen, dass die Arbeit der Liberalen keineswegs fruchtlos war. Sie hatten viele kleine Erfolge zu verzeichnen. Trotz der Spannungen zwischen Regierungen und Bewegungspartei wurde in den Parlamenten ein beachtliches Maß an gesetzgeberischer Arbeit geleistet und damit sehr viel für die Modernisierung der Lebensverhältnisse und die materielle Entwicklung Deutschlands getan. Ich verweise erfahrentlich auf den Eisenbahnbau. Die Parlamente waren eine wichtige Schule, politische Schule des deutschen Volkes. Auch das gehört meines Erachtens zu den positiven Erträgen der liberalen Arbeit. Wichtig war vor allem aber, dass die liberale Bewegung an ihren Bemühungen von Jahr zu Jahr kräftig wuchs. Sie gewann an Selbstbewusstsein, sie wuchs in die Breite und sie gewann mehr und mehr moralisches Gewicht. Ich wollte dann. Jawohl. Moment, ja. Sia nel campo statale che ecclesiastico, il liberalismo non ha potere, ha una grande diffusione. Ha molti sostenitori, ma non ha nessun potere reale, e così Hermann Baumgarten, uno dei liberali, nella sua autocritica del liberalismo tedesco dell'anno decisivo 1866, scrive che il liberalismo per 30 anni ha invano tentato di procurare al popolo tedesco una esistenza sopportabile. La unità germanica esisteva soltanto nella repressione, non c'era nessuna libertà di stampa, grande libertà di stampa, non c'era, non erano stati realizzati nessuno dei punti programmatici. È vero che cresce notevolmente nel tutto il periodo, in certe riprese, specialmente dopo il 30, il numero degli stati costituzionali, ma i due stati più grandi, Austria e Prussia, rimangono fissi nello stadio del burocratismo autoritario, nell'assolutismo burocratico. E anche negli altri stati, in quelli costituzionali, c'erano sempre usati dalla burocrazia delle espedienze per impedire la realizzazione di quello, anche spesso di quello che fu detto e deliberato e deciso nei parlamenti. Nella politica estera il liberalismo poteva parlare e scrivere, ma non aveva nessuna potenza di realizzazioni. Però bisogna sottolineare che il liberalismo in tutti questi anni ha avuto qua e là una serie di piccoli successi, c'è stata molta legislazione che ha migliorato la condizione dei sudditi, dei singoli gruppi, c'è una enorme, un enorme processo di modernizzazione che però va gradualisticamente attraverso la legislazione di vari stati germanici, e i parlamenti erano anche una specie di scuola politica, e da anno in anno aumenta così il peso del liberalismo nell'opinione pubblica. Es war mit die Folge des so stark gewachsenen moralischen Gewichts, aber nicht nur, auch die Folge finanziellen Druckes, dass der preußische König im Februar 1847 einen noch ständisch verfassten Landtag einberief zum April 1847. Damit waren, wie Baumgarten urteilt, die Chancen des Liberalismus absolut andere. In Zukunft ging es weiter mit Baumgart nicht mehr nur um die Außenwerke der konservativen Festung, sondern um den Kern der konservativen Festung. Jetzt war die Plattform geschaffen, von der aus Preußen zum Verfassungsstaat gemacht werden konnte. Und wenn Preußen erst Verfassungsstaat war, dann musste das auf die anderen deutschen Staaten zurückwirken. Es war außerdem Folge der liberalen Arbeit, dass im Winter 1847-48 von Preußen aus die Frage der Bundesreform in Angriff genommen wurde. Der Berater des preußischen Königs, nämlich Radowitz, hat ganz klar erkannt, dass man den Liberalen das Konzept der Nationalität nicht allein überlassen dürfe. Er schrieb damals an den König, es bedeute unendlichen Schaden, wenn man nicht sehe, dass der nationale Gedanke, der Gedanke an ein nach außen mächtiges und innerlich geschlossenes Deutschland, der beherrschende Gedanke in der deutschen Nation sei. Ehe aus dieser Initiative Radowitzens etwas erwuchs, hat allerdings die französische Februarrevolution von 1848 die Situation völlig geändert. Ohne diesen von außen kommenden Impetus hätte sich vermutlich innerhalb ganz kurzer Zeit gezeigt, wie weit der Liberalismus inzwischen tatsächlich gediehen war. Mir scheint, da schließe ich mich dem Urteil Baumgartens an, dass das schwerste Stück des Weges zurückgelegt war und dass jetzt die Zeit beginnen konnte, in der die Ernte der bisherigen Bemühungen eingeholt werden durfte. Ja, ich habe mich in ständigen Kampf mit der Uhr bemüht, in anderthalb Stunden durchzukommen, einschließlich Übersetzung, das ist nicht ganz gelungen. Das war es dann. Dankeschön. Posso finire? Il peso morale del liberalismo e la pressione economica e finanziaria ha poi come conseguenza che il re prussiano Federico Guglielmo IV nel 1847 chiama una dieta riunita delle province prussiane, e con questo, come dice Baumgarten giustamente, non solo gli avamposti della fortezza conservatrice, ma anche il centro era stato preso, e nell'inverno 47-48 la Prussia affronta anche il problema della riforma della Confederazione Germanica, della Bundesreform, della riforma della Lega, e il generale prussiano Giuseppe Maria von Radowitz, il consigliere del re, che dice che non bisogna lasciare questa idea nazionale soltanto ai liberali, che il pensiero nazionale è diventato il pensiero dominante della nazione germanica, e però prima che queste idee, queste insistenze di Radovich avessero qualche esito o conseguenza pratica, è arrivata la rivoluzione di febbraio di Parigi, e convinzione del professor Fenzi che anche se non fosse venuta questa spinta che poi ha fatto crollare il edificio del della status quo, si sarebbe dimostrato proprio nel 48 quanto era veramente forte il liberalismo. E qui c'è di nuovo una citazione del Baumgarten che dice: nel 48 già il pezzo più difficile della strada, del cammino, era stato percorso e che si arrivava già al raggiungimento delle mete. Ja, danke schön. Angeregt worden, dass heute Abend, weil wir uns inzwischen alle ein wenig kennen, noch einmal zusammen zum Abendessen gegangen wird, natürlich jeder auf seine Kosten. Wenn bei einer großen Zahl der Wunsch danach bestünde, der Wunsch geteilt würde, dann würde Herr Corsini eventuell in einem nicht zu teuren Restaurant einen abgeschlossenen Raum Fenster, ja, dann nimmt er nicht keine Verantwortung für die Qualität der Küche. Allora, è stato chiesto se stasera vogliamo ancora una volta andare a cena assieme, naturalmente ciascuno a proprie spese. Vorrei sapere il vostro giudizio, perché poi eventualmente il collega amico Corsini chiederebbe ad un ristorante che conosce, che ci hanno riposti una saletta. Poi c'è una saletta, ci stanno una ventina di persone. Ecco. Chi vorrebbe? Al relatore, di cui abbiamo sentito una relazione veramente bellissima e completa, lo ringraziamo, come tutti che lo possono ringraziare, è questa. Nel movimento liberale qual è la posizione a favore del grande dibattito che interessa la storia delle istituzioni in quel momento, per o contro un codice civile unitario della nazione tedesca? C'è delle prese di posizione che riecheggiano quelle di Thibault contro Saviti o no? Questa è una curiosità che ho, se cioè c'è una presa di posizione ufficiale del liberalismo tedesco. Ob eine offizielle liberale Stellungnahme zu Savigny gewesen wäre, würde ihn von der Geschichte der Institutionen. Grazie, no? È una domanda molto interessante. Passiamo per il momento al collega La Salvia, perché Corsini tornerà più tardi in sala. Io ho una domanda, diciamo, è proprio una considerazione, forse in qualche modo mi riparte di fare domani un discorso sulla stessa cosa che vorrei dire. La domanda è questa, cioè noi siamo un po' abituati a considerare il 48 tedesco come in sostanza un momento di crisi del liberalismo. Wir sind gewohnt, 1848 un momento di crisi del deutschen Liberalismus zu betrachten. È un giudizio di croce, insomma. Un giudizio di croce. Nella storia d'Europa espresso in qualche modo poi si è riflesso nella nostra pubblicistica. Ora mi è parso di sentire, di trovare nella relazione. Alcune valutazioni divergenti, lui parlava appunto del 48 dice come vittoria del movimento liberale in Germania, un tema che si andava a parlare della relazione. Allora, è soltanto una questione, come dire, di diversità di accenti, nel senso che appunto si parla di vittoria nel senso come momento culminante che poi. Als Höhepunkt, nachdem es runtergeht. Oppure è effettivamente un momento di svolta che dà poi vita ad un'altra orientata una persistenza del movimento liberale, e della, diciamo, sociologia del liberalismo tedesco e delle forme di diffusione anche di questa cultura liberale, per esempio quando accennava questo ruolo delle osterie, eccetera. Cioè non c'è dubbio che un elemento importante sul quale non sempre ci soffermiamo adeguatamente è che le forme della propaganda nell'età della restaurazione cambiano. Per esempio, alla diffusione culturale che avviene nel Settecento con das le opere der mehr kulturellen, e sostanzialmente nelle accademie, l'Ottocento ci offre, l'età della restaurazione ci offre una serie di momenti di incontri e di diffusione, di modi di diffusione della cultura e delle idee. Völlig anders, man kann völlig andere Verbreitungsmechanismen kennen. Non sono più le accademie, che invece sono in crisi, sono per esempio in Italia i gabinetti letterari. In Italia qui accenno soltanto alla grande importanza del gabinetto di sé. Sono i salotti privati, e qui accenno appunto a quello della contessa Maffei, ma ce ne sono altri in Italia. Ma sono anche i giornali, va bene, lo sappiamo, ma sono anche forme di incontro, diciamo, di associazioni più spontanei. Il teatro, in modo particolare in Italia, i casini letterari, come si chiamano, in Italia in genere citati sono i casini della nobiltà e i casini della borghesia, e sì. Dividono, diciamo così. E poi appunto anche in Italia il ruolo dei caffè e delle osterie. Allora, questo è un elemento, voglio dire, che ci porta poi a una considerazione che, se volete, va nel senso di una cosa che diceva anche il professor Franco, cioè quando parla di questo senso della storia, cioè in realtà questo allargamento delle forme di comunicazione delle idee segna ormai ineluttabilmente l'ingresso di nuovi protagonisti nella scena della battaglia politica, ed è una cosa che evidentemente cambia profondamente alcuni aspetti della nota politica e della diffusione delle idee. Questa era una considerazione, diciamo, che io facevo anche già per fare una parte di riflessioni su. Grazie. Allora, Boutros. Ich glaube, dass man vielleicht trotz dieser unheimlichen Informationsfülle, die das Referat geboten hat, zwei kleine Ergänzungen machen könnte. Das eine betrifft, also die ersten beiden betreffen Rottek, den Sie ja als Befürworter des Freihandels vorgestellt haben, und wo man vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, dass er generell Anhänger einer wirtschaftsliberalen Position gewesen sei, was er aber interessanterweise in seiner Einstellung zur Gewerbefreiheit nicht der Fall war. Er war also ein entschiedener Gegner der Gewerbefreiheit, weil er davon also befürchtete, wie, glaube ich, seine eigene Formulierung heißt, dass der Arme vom Reichen zum Lohnknecht in der Fabrik herabgedrückt würde und der Wohlstand, der gleichmäßige Wohlstand, der viele bedrückt, zerstört werden würde. Dann schreiben Sie hier in Ihrer Kurzfassung: Einheit und Freiheit waren für die deutschen Liberalen keine konkurrierenden Ideale. Das ist, glaube ich, insofern richtig, wenn man das nur auf der idealen Ebene betrachtet. In der realen Ebene war sich aber gerade ein Mann wie Rottek durchaus der Probleme bewusst, die es da gab. Wobei es also auch hier wieder ein äußerst ambivalentes Verhältnis ist. Einerseits war man sich der Tatsache bewusst, dass also die Chancen für die Durchsetzung eines freiheitlichen Systems auf der Ebene des Nationalstaates größer werden als im Partikularstaat, gerade nach den Erfahrungen, die man mit dem durch den Druck des Bundes abgeschafften liberalen Pressegesetzen Baden gemacht hatte. Andererseits gibt es von ihm, glaube ich, ein oft zitiertes Wort, also wenn ich zu wählen habe, will ich lieber Freiheit ohne Einheit als Einheit ohne Freiheit. Dann hätte ich noch zwei kurze Fragen. Die erste wäre, ob Sie vielleicht etwas genauer, auch wenn das wahrscheinlich in der Kürze schwierig ist, darlegen können, welche Möglichkeiten Sie konkret gesehen hätten, wie der Liberalismus, also wie die Erfolge des Liberalismus ohne die 48er Revolution deutlicher geworden wären in der Folgezeit, also ohne diesen unvorhergesehenen Zwischenfall sozusagen. Und dann eine andere Frage: Sie haben ja gezeigt, wie sich schon dieses deutsche Machtbewusstsein entwickelt im Vormärz. Ob es dort auch schon das Problem erörtert wird der Konfrontation mit anderen Nationen, die sich sehr dann für die Paulskirche stellt, insbesondere mit den Polen oder was uns hier besonders betrifft, mit Italien. Oder ob dort noch diese etwas naive Vorstellung des Völkerfrühlings dominiert, dass also diese Nationen praktisch den Weg gemeinsam gehen, ohne sich dabei in die Quere zu kommen. Ja, das sind ja riesige Probleme, ja, die einen ganzen neuen Vortrag erfordern und die also wir nicht alle in wahrscheinlich in einer Diskussion klären. Dunque, lui ha voluto aggiungere due cose. L'una riguardava Rottek, di cui non si può dire così genericamente che avesse favorito la libertà di commercio e mestieri, e poi la seconda che nel liberalismo c'è questa ambivalenza tra unità nazionale e libertà e che non tutti erano convinti che si poteva raggiungere l'uno e l'altro. Questo per abbreviare. Poi ha posto due domande, cioè la prima, come si avrebbe potuto manifestare gli successi di cui lui parlava del movimento liberale senza la rivoluzione del 48, e poi la seconda domanda riguarda quel grossissimo problema della coscienza di potenza nei liberali, delle idee che avevano a riguardo delle nazioni confinanti, problema polacco, problema italiano, ma proprio questo è interessantissimo e ne parleremo, però è una domanda che richiede tutta una conferenza. Un seminario, sì. Sì, sì. Però è interessante perché si vede che questi liberali non sognavano soltanto di una primavera dei popoli, ma avevano delle mire di espansione. Ma devo essere più breve. Altgeld, bitte. Herr Professor Penske, in Ihrem Referat finde ich wieder drei Belege dafür, dass sich die Trennung zwischen Demokratie und Liberalismus nicht so eindeutig durchführen lässt. Sie haben über den Press- und Förderungsverein gesprochen. Cornelia Förster hat, glaube ich, auch darüber gearbeitet, dass eben auch starke demokratische Strömungen in diesem Press- und Förderungsverein aufzufinden gewesen sind. Anderer Punkt, früher Krug in seiner Schrift über den Liberalismus geht von einem sehr breiten Liberalismusbegriff auf. Dazu rechnet er ganz interessanterweise auch den Carbonarismus. Den charakterisiert er zwar als radikale Spielart des europäischen Liberalismus, aber es bleibt, also auch das, was wir gestern als demokratisch eigentlich gekennzeichnet haben, in Krugs Liberalismusbegriff eingeschlossen. Ein drittes dazu, an Rottek Delchners Staatslexikon hat auch Wilhelm Schulz mitgeschrieben, den man gemeinhin zur Demokratie rechnet. Wilhelm Schulz hat nahezu sämtliche Italien-Artikel geschrieben, wichtige, bedeutende Artikel dazu. Ein zweiter Punkt, der mich interessiert, wir haben gesprochen über die monarchische Orientierung, antirepublikanische Orientierung des deutschen Liberalismus und die Ablehnung eines gewaltsamen Weges hin zum Fortschritt. Mir scheint ein Punkt in der Entwicklung dieser beiden Punkte sehr wichtig, nämlich die Auseinandersetzung des deutschen Liberalismus mit den südeuropäischen Revolutionen 1820-1821. Am Ende dessen steht nämlich eigentlich auch Wilhelm Krugs Buch über den Liberalismus. In dieser Zeit werden nämlich diskutiert, zum Beispiel die Probleme der Verfassung, der spanischen Verfassung, die ja sehr erinnert an die französische Verfassung von 1791, und sie werden im gesamten deutschen Liberalismus mit dieser Verfassung abgelehnt, zurückgelehnt. Es wird sehr breit in der damaligen deutschen Publizistik diskutiert, alles was mit dem Problem der geheimgesellschaftlichen Organisation und dann auch der gewaltsamen Revolution, zum Beispiel in Neapel, zusammenhängt, auch das wird alles zurückgewiesen. Man kann hier doch sehr deutlich an diesen Punkten, wenn man sich so damit beschäftigt, unterscheiden zwischen denen, die hier zur Demokratie neigen und denen, die eher zum Liberalismus gehen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt der Präzisierung von demokratischer und liberaler Auffassung, wobei hinzuzusagen ist, dass nach 1823 in Deutschland demokratische Positionen kaum noch zu formulieren waren. 1823 endgültige Durchsetzung der Karlsbader Beschlüsse auch gegen Württemberg. Ein dritter und letzter Punkt. Wir haben gesprochen, darum das auch zuzustimmen, dass die kleindeutsche Orientierung im deutschen Liberalismus vor 1848 eine Minderheit geblieben ist. Aber es ist eine lautstarke Minderheit, meiner Meinung nach. Ich möchte auf einen kleinen Aspekt kommen. Mir scheint, dass auch diese kleindeutsche Richtung, die sich seit 1832 entwickelt, die deutsch-österreichische Publizistik der 1840er Jahre, eine Reaktion gewesen ist. Diese deutsch-österreichische Publizistik die den Deutschen im weiteren Deutschland nun wieder vorstellen will, wie bedeutsam doch Österreich sein kann für die zukünftige politische, aber vor allem auch wirtschaftspolitische Entwicklung Deutschlands. Bedeutung Triests, des Lombarder Binnentum und so weiter. Bedeutung Österreichs und seine Ausgänge zum Mittelmeer. Herr Budros hat es angedeutet, damit kommt das ganze Verhältnis des deutschen Liberalismus zu Italien ins ganze Spiel. Alle Liberalen waren fast der Auffassung, dass Italien, Oberitalien bei Österreich verbleiben muss und dass Italien weiter unter deutsch-österreichischer, muss man fast hinzusagen, Hegemonie verbleiben muss. Noch ein Punkt in diesem Zusammenhang. Sie haben auf die kolonialpolitischen Ambitionen, die sich in diesem Zusammenhang entwickeln, hingewiesen. Auch ganz wichtig hier wieder, im Zusammenhang wieder mit dem Verhältnis Deutschland-Österreich, wenn ich das so ausdrücken darf, entwickelt sich in derselben Zeit eben auch zuerst eine wirtschaftspolitisch und politisch motivierte Mitteleuropa-Konzeption, die ausnutzen will, die Stellung, die Österreich schon hat in Richtung Balkan, an der Donau entlang. Und hier kommt dann eben tatsächlich alles das herein, was Sie angedeutet haben, auch in Bezug auf überseeische Kolonien, so eine Art von Prä-Imperialismus, wenn ich das mal, dieses Wort mal gebrauchen darf. Das ist natürlich anachronistisch. Und da wird dann zum Beispiel auch in Rottweil das Staatslexikon vertreten. Diese Südslawen sind doch im Grunde noch nicht historische Nationen. Wie kann man dort beherrschen, ausbeuten? Da heißt es in einem von Scholz geschriebenen Artikel, das sind für den deutschen Geist die richtigen Werkzeuge, die wir brauchen, um uns wirtschaftspolitisch zu betätigen. In Bezug auf Italien wollte ich Ihnen sagen, würden Sie sicher antworten. Also, cercherò di accennare molto brevemente. Lui ha messo in rilievo quattro problemi. Cioè, primo, la divisione tra liberalismo e democrazia forse non è così netta come appare. Anche gente della sinistra hanno collaborato, come Wilhelm Schulz, hanno collaborato per esempio allo Staatslexikon. E per un uomo come Wilhelm Krug anche i carbonari facevano parte del liberalismo. E, secondo punto, l'orientamento monarchico e l'avversione contro la rivoluzione, contro la violenza, è forse almeno in parte un risultato delle rivoluzioni nell'Europa meridionale nel 21, cioè all'inizio degli anni 20. Abbiamo una pubblicistica molto forte in questo senso proprio dopo la rivoluzione di Napoli, eccetera. Terzo punto, l'orientamento piccolo tedesco, cioè prussiano, era sì l'orientamento di una maggioranza, però, di una minoranza, però questa minoranza parlava ad alta voce, era lautstark, era molto energica, e come reazione a questi primi tentativi di limitarsi ad una Germania senza l'Austria, vedremo poi dagli anni 40 una reazione austriaca, una ondata pubblicistica austriaca che cerca di dimostrare l'importanza essenziale del ruolo austriaco per la nazione germanica, anche per ragioni economiche, sostenendo tra l'altro che l'Italia settentrionale deve restare nell'ambito dell'economia asburgica e nell'economia mitteleuropea. Proprio in questo contesto nasce anche una prima ondata di propaganda per la Mitteleuropa, nella quale si dice che l'Austria avrà il suo ruolo importante per tutta la nazione germanica e per tutta questa Europa, e in cui nasce un certo pre-imperialismo che sostiene per esempio che gli slavi del sud non sono popoli o un popolo maturo, ma che loro non meritano meglio che di essere governata dai tedeschi, eccetera. Allora gli inizi di un certo pre-imperialismo in questa propaganda, in questa pubblicistica. Herr Führer, bitte. Nicht sagen, was ich alles positiv gelernt habe. Es war sehr, sehr vieles. Und ich bin deshalb ein bisschen überrascht über die Gewichtung an einzelnen Stellen, dass Sie auf Seite 6 in der Kurzfassung geschrieben haben, auch wirklich eine Blütenlese, eine hervorragende Blütenlese, was der Liberalismus eigentlich bewirkt hat. als letzter Satz auch wirkte sie, die liberale Bewegung, mit darauf hin, dass die Zahl der Staaten mit moderner Verfassung anstieg. Und dann kommt dieser Satz, der mich etwas stört. Der wichtigste Schritt auf diesem Wege war die Berufung des Vereinigten Landtags in Preußen. Ich meine, da wird ein Ereignis hochstilisiert, das es in dieser Weise nicht so verdient. Und auch ich schließe daraus eine gewisse Geringschätzung der Landtage, die mir auch am Anfang des Referates aufgefallen ist, als sie die Wahlen zu den Landesparlamenten nicht so ganz ernst nehmen wollten. Mag sein, dass es gute Gründe gibt, auf die Kommunalwahlen zurückzugreifen, aber, und es fällt mir doch auf, Sie zitieren dann Rotte, er seine Aufgliederung der politischen Richtungen nach den Landesparlamenten entwickelt hat. Also Rotte, der Zeitgenosse, hat die Landesparlamente offenbar sehr ernst genommen und ich bin auch nicht überzeugt, ich habe meine Zweifel, es kam so heraus, als ob die Wahlen absolut nicht repräsentativ gewesen wären. Sie haben bei Bayern nur das passive Wahlrecht zitiert, beim aktiven Wahlrecht im Allgemeinen von 11% gesprochen. Meines Wissens haben die Wahlen in England erst nach der Parlamentswahl 1832 die 2-Millionen-Grenze überschritten. Und insofern meine ich, dass die Prozentzahl mindestens in der Zeit bis 1830 in den deutschen Kleinstaaten, Verfassungsstaaten und in England gar nicht weit voneinander abweichen. Allenfalls könnte man über den Modus der Wahl, indirekte Wahl mit Wahlmännern sprechen und da Misstrauen aussprechen. Also ich wollte nur fragen, ob Sie wirklich so voll dahinter stehen, dass die Wahlen zu den Landesparlamenten und die Landesparlamente selber eigentlich gar nicht so wichtig waren. Denn das ist eine Position, von der ich gehofft hatte, dass sie in unserer Zeit zurücktritt. Dunque il collega Fiuno è rimasto un po' meravigliato di alcuni giudizi, per esempio quando si parlava dell'allargamento del costituzionalismo in Germania, in questo nostro periodo fu messo il punto sulla convocazione del Preussische Allgemeine Landtag e là lui vede una certa sottovalutazione dei parlamenti che già funzionavano negli stati della Germania occidentale e meridionale, forse sottovalutazione dei singoli parlamenti e sottovalutazione anche delle varie elezioni e del loro significato politico, perché, dice lui, la minoranza che votava non era minore che la minoranza che votava in Inghilterra. Forse il costituzionalismo funzionava negli stati costituzionali della Germania di Alloggio e Baviera, eccetera, così bene come funzionava in Inghilterra. Ja, Herr Weiß, bitte. Ich wollte eigentlich dasselbe fragen, deswegen brauche ich meine Frage jetzt nicht auszuführen, vor allem warum der preußische Vereinigte Landtag hier als so ein großer Fortschritt hingestellt wird, der ja doch nur eine Notabelversammlung war, die aus Abgeordneten der Stände, der regionalen, der Provinzialstände gebildet war, die ihrerseits auch eine viel geringere, wenn man so will, demokratische Legitimation hatten, als etwa die frühkonstitutionellen Parlamente der übrigen Staaten hatten. Sì, una domanda interessante che si aggiunge a quello che diceva Fürnro, anche il professor Weiss non vede proprio nella convocazione del Landtag prussiano un progresso nel senso costituzionale liberale, perché questa assemblea, quell'assemblea convocata da Federico Guglielmo IV, era nient'altro che la riunione, la messa insieme degli stati provinciali già esistenti, i quali non erano rappresentativi e i quali avevano perciò una legittimazione democratica molto minore che l'avevano i parlamenti nella Germania meridionale. Ja, das wäre so ungefähr das, was ich auch Sie gefragt hätte, ob nicht vielleicht das Gewicht des deutschen Liberalismus, wenn man es ausgerechnet an diesen preußischen Entwicklungen aufhängt, doch überschätzt ist. ob das nicht doch mehr eine konservative Vereinigung, eine konservative Manifestation gewesen ist. Aber da sind wir schon, der Vereinigte Landtag, damit sind wir mitten in der Diskussion. Darf ich dazu ein Wort nur sagen, zu dem Vereinigten Landtag? In Österreich wird die Einberufung des Vereinigten Landtags in Preußen von der liberalen Opposition als ein ganz großer liberaler Fortschritt begrüßt und angesehen und fast dasselbe, wenn nicht noch ein größeres Gewicht wie der Sonderbundskrieg im Jahr 47. Ja, aber wir sind da in der Epoche der Missverständnisse, von der Treitschke und andere gesprochen haben. Leoni Wedewa noch. Der Möhring schreibt, schreibt den Grenzboten eine Korrespondenz, welche Wirkung, welche gewaltige das gehabt hatte, wie man da aufpasst auf diese Debatten des Vereinigten Landtags, weil ja in Österreich dasselbe Problem war, dass man keinen Vereinigten Landtag gehabt hat. Si tratta sempre della convocazione di quel Landtag prussiano riunito in cui anche i liberali austriaci avessero visto un grande successo, un passo avanti per la realizzazione delle loro idee, mentre il professor Weiss ed io abbiamo dei dubbi e diciamo questa è stata una misura fatta dalla monarchia, dal re, con tutt'altre che liberali intenzioni. Però di questo ci parlerà poi Fenske nella sua risposta. Corsini? Che corso via. E corso via. Combinando la cena di questa sera. Mi pare che ha già combinato Corsini. Ma deve arrivare, allora. Mi pare importante l'impegno di Corsini. Ecco. E qui. Tu vuoi parlare anche per il liberalismo? Posso prima ancora dire due parole soltanto di servizio? Voglio annunciare che è stato, me l'ha dato Paolo Prodi, è stato pubblicato, questo è il primo esemplare del nuovo volume di un nostro seminario, Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale, a cura di Rudolf Lill e di Franco Valsecchi, che era il seminario del 81, cioè dopo due anni dopo. Vedete come la pubblicazione da noi avviene presto. Nach zwei Jahren sind schon die Vorträge des Seminars vor zwei Jahren, vor 1981 über den Nationalismus erschienen. Grazie. No, è l'unico esemplare che è arrivato. È la prima copia che è arrivata. Così. Io volevo fare, innanzitutto, non un ringraziamento soltanto formale, ma io ho ascoltato la relazione del professor Fenske con grandissimo interesse, un poco evidentemente anche perché crediamo di conoscere la situazione anche nel mondo tedesco, ma non è sempre vero. E in secondo luogo perché il tema in bilancio è vorrei fare due o tre considerazioni brevissime e poi una domanda. Also einige Bemerkungen und dann eine. La prima considerazione è questa, che il problema di fondo è quello di sapere che cosa in Germania si intendeva per liberalismo. Qualche cosa di simile mi pare che si possa dire anche per l'Italia. Che cosa si intendeva per liberalismo? Perché questo liberalismo è un po' una matrice comune, di altre correnti, è stato già messo in rilievo che anche in Germania il liberalismo si suddivide fin dall'inizio come metodo politico e come strumenti da usarsi fra un partito del movimento, del progresso si direbbe poi, e un movimento della cauta riforma. Qualche cosa di simile troviamo anche in Italia. Un'altra similianza è quella che dice il professor Svenske, che prima del 48 non esiste una organizzazione del liberalismo come partito, niente iscritti, niente tessere. Qui alla considerazione aggiungo anche una domanda. Questo prosegue anche dopo il 48 o no? In Italia sicuramente si parla di un partito liberale, ma questo partito liberale non ha nessuna organizzazione centrale, esistono comitati elettorali. C'è un articolo di Giolitti in risposta a una proposta di sì, del Sonnino, se si debba o non si debba costituire, che siamo mi pare nel 904-905, se si debba o non si debba costituire un partito liberale in Italia. E un partito liberale in Italia non è mai stato costituito prima della prima guerra mondiale. Siamo arrivati alla costituzione del partito nel 1917. Nazionale, queste forme di organizzazioni. Parliamo domani, rimandiamo a domani mattina. Non mi riferisco al nazionalismo, all'associazione nazionale, perché no, queste discussioni le rimandiamo alla cena. Come? Ecco, queste sono alcune considerazioni, e così per una analogia. La domanda che mi interessa, anche perché per noi che viviamo in Italia, dove c'è un monolitismo vero di confessione religiosa, non abbiamo che una religiosa confessione, più di 200 minoranze religiose ci sono in Italia, ma la maggior parte sono costituite dal pastore, la moglie e i figli, e non andiamo al di là di qualcuna di queste. E di fronte a questa situazione, io non ho darsi che non abbia capito anche il tedesco, e allora ritiro subito. Mi pare di aver sentito che è stato detto che la Chiesa diventò un sostegno del liberalismo. Ho capito male o oltre al fatto che il liberalismo, sempre se ho capito bene, ha avuto una grande presa su cattolici e su protestanti. Ecco, io pregherei il professor Svenske se mi può dare qualche considerazione su questi due temi, il flusso del liberalismo su cattolici e protestanti e sostegno al liberalismo da parte della Chiesa o dei cattolici. Einfluss des Liberalismus auf die beiden Kirchen und Unterstützung des Liberalismus seitens der Katholiken. Sì, lui dice, questo è un argomento per tutto un seminario, liberalismo e confessioni religiose. No, Marco. Sì, sì, però risponderà. Sì, sì, per sapere almeno se ho capito bene. Io l'ho tradotto forse male. Io l'ho forse tradotto male, perché ha detto chiaramente che al principio è un sostegno. In parte. In parte. No, no, tu hai tradotto bene. Tutte e due le chiese. E poi il cattolicesimo si rivolta contro il liberalismo. E nel protestantesimo la teologia, giovani teologi vanno anche via dal razionalismo, mentre gli altri l'hanno trovata. Adesso diamo la parola al professor Svenske, mi pare che avrà ancora un quarto d'ora, perché per rispondere a tutte queste domande si vuole un po' di tempo. Il bus è partito, allora abbiamo ancora un po' di tempo. Also, ich muss mich natürlich bei dieser Vielzahl von Fragen, drei Seiten habe ich vorgeschrieben, sehr kurz fassen, da wir gemeinsam essen. Stehe ich zwischen den Gängen zur Verfügung für weitere Fragen. Herr Ghisalberti, es gab keine offizielle Stellungnahme des deutschen Liberalismus zur Frage eines bürgerlichen Gesetzbuches für Deutschland und zu Savigny. Das ist innerhalb des Liberalismus kontrovers diskutiert worden, sehr entschieden. Aber es ist eigentlich eine juristische Fachdiskussion geblieben, kam nicht so sehr an die liberale Öffentlichkeit. Kann ich das eben übersetzen? Ja. Allora, nessuna presa di posizione ufficiale liberale. Zu den Kommunikationsformen. die Hauptmedien der Verbreitung liberalen Gedankengutes sind gewesen in der von mir behandelten Zeit Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und Broschüren oder Flugblätter, nicht Einblattdrucke. Die spontanen Begegnungen haben in Deutschland sicherlich nicht die Rolle gespielt wie in Italien. Sie haben eine Rolle gespielt in der Revolution von 1848, sie haben auch eine Rolle gespielt in der unruhigen Zeit 1830, 31, 32. Nicht, also insgesamt sind schon alle Formen, die Sie angesprochen haben, hier auch in Deutschland auch vorgekommen, aber Schwerpunkt eben doch beim gedruckten Wort. Allora i mezzi di comunicazione più importanti sono in Germania libri, riviste, opuscoli, giornali, proclami, volanti, cioè un po' meno quegli incontri spontanei di cui lei parlava per l'Italia, però soprattutto le parole stampate. So dann 1848 ein Sieg, das wollte ich ganz bestimmt nicht sagen. 1848 ist natürlich eine Krise. Ich meine nur, dass der Liberalismus vor 1848 doch eine beachtliche Stärke erreicht hatte, also nicht besiegt am Boden lag. Und ich würde auch sagen, das war aber außerhalb meines Referats, dass die Niederlage des Liberalismus 1849 nicht so groß war, wie sie zum Teil in der Literatur auftaucht. Die Revolution hat eben doch eine Reihe von positiven Folgen gehabt. Allora non ha voluto dire che il 48 avesse significato una vittoria del liberalismo in Germania, però ha voluto sottolineare che negli decenni anteriori al 48 il liberalismo era diventata una forza politica considerevole. E poi ha voluto aggiungere, perché questo esula già dall'argomento della conferenza, che la disfatta del liberalismo nel 48 di cui si parla spesso non fu così totale come si dice spesso, perché la rivoluzione ha avuto dei risultati abbastanza positivi. Qui naturalmente si potrebbe aggiungere tutta una ulteriore discussione circa le cause di questo sviluppo tedesco sempre più verso destra e non verso un sistema liberale, però facciamo in un altro seminario. Herr Budrus, Sie haben ja zunächst Ergänzungen gegeben, für die ich Ihnen dankbar, also Ergänzung zu Rotteck mit der Gewerbefreiheit. Dann haben Sie die Frage Einheit und Freiheit angesprochen, die in meinem Papier steht, die ich aber bei meinem Vortrag übersprungen habe, um Zeit zu sparen. Da möchte ich sagen, Rotteck hat gesagt, äußerstenfalls würde ich Freiheit ohne Einheit wollen. Äußerstenfalls, also ganz große Ausnahme. Und Welker hat das in seinem Nachruf auf Rotteck dann ja wieder richtig gestellt und gesagt, man kann beides nicht getrennt voneinander haben. Man muss beides gemeinsam machen. Also die, ich meine doch sagen zu sollen, dass die deutschen Liberalen dieser Zeit meinten, beides Schritt für Schritt, beides Hand in Hand verwirklichen zu können, anders geht es nicht. Also es wäre wirklich eine ganz schlimme Notlösung gewesen, wenn man Freiheit ohne Einheit gehabt hätte, aber gut, das hätte man dann auch akzeptiert. Questa è un'osservazione molto importante. Lui crede che la maggior parte dei liberali negli anni 30 credevano che si poteva arrivare gradualmente sia alla libertà e sia alla unità della nazione. Ja, dann Ihre Frage, welche Möglichkeit hätte ohne Revolution bestanden, die sich abzeichnenden Erfolge des Liberalismus zu realisieren, das berührt sich ja auch mit der Frage, die Sie gestellt haben. Da möchte ich daran erinnern, dass ich ja eine Negativliste gegeben habe, was alles nicht erreicht wurde. Ich meine, dass ohne Revolution innerhalb übersehbarer Zeit diese Negativliste ins Positive verkehrt worden wäre, also doch Sicherung, leidliche Sicherung der Pressefreiheit etwa oder in irgendeiner Form Schaffung eines deutschen Nationalparlamentes. Die Schwurgerichtsfrage stand ganz konkret zur Entscheidung an und so weiter und so weiter. Da wäre doch vieles von dem, was die Liberalen gewünscht hätten, auf dem Wege der einzelstaatlichen Gesetzgebung möglich gewesen, sagen wir mal in 5 oder 10 Jahren. Nicht nochmal 30 Jahre Fruchtlosigkeit, so ungefähr wollte ich mich geäußert haben. dass damit keine liberalen Idealstaaten entstanden wären und dass innerhalb der so politisch modernisierten deutschen Staaten nach wie vor heftige politische Gegensätze bestanden hätte, ist ganz klar. Der deutsche Konservativismus war eine außerordentlich starke Macht. Ich glaube, das genügt dazu. Ne? Wollen Sie das auch übersetzen? Ja, das kann man vielleicht noch übersetzen. Sie, dunque, Fenske Krieg, che dall'insieme della situazione politica nel 1947, cioè prima della rivoluzione, si può supporre che anche senza rivoluzione in Germania alcune richieste liberali stavano per maturare, che anche senza rivoluzione nel corso di altri 5 o 10 anni si poteva arrivare alla libertà della stampa, alla istituzione delle corti d'assise, alla creazione di un Parlamento nazionale tramite la legislazione dei singoli stati che, sostiene lui, dovevano fare delle concessioni. Naturalmente non si sarebbe arrivato ad un sistema nazionale costituzionale ideale, però si poteva realizzare molto delle proprie richieste. Situazione del 48, cioè. Zur Frage des deutschen Machtbewusstseins, da scheint es mir doch so zu sein, und in die Richtung deutet auch manches von dem, was Herr Altgeld gesagt hat, dass Konflikte sich abzeichneten. Die Idee des Völkerfrühlings wurde schon noch formuliert, aber im Untergrund galt doch mehr so die These, die List eben formuliert hat, nur noch große politische Körper. Dreusen hat das ähnlich gesagt. Also man rechnete mit einem immer engeren Zusammenrücken der Völker und gerade deswegen wollte man Macht haben, damit die Deutschen nicht zerquetscht werden. Und bei dieser deutschen Machtentwicklung war man bedenkenlos bereit, über die Rechte kleinerer Nationalitäten hinwegzugehen. Das hat der Altgeld ergänzt. Kleine Völker haben eben gar nicht das Recht, nationale Unabhängigkeit zu haben. Die sollen sich mal der deutschen Fürsorge anvertrauen. Italien, dazu hat Herr Altgeld sich auch geäußert. Italien gehört natürlich nicht zu den kleineren Völkern, aber hier ist von Herrn Altgeld ja auch darauf hingewiesen worden, dass gerade im Interesse der deutschen Weltstellung eben Oberitalien gesichert werden muss, dass Triest ein deutscher Hafen bleiben muss. Ich glaube, das kann man auch als erledigt dann betrachten. Ich gehe gleich zu Herrn Altgeld über. Herr Altgeld, es sind bei Ihnen ja auch wesentlich Ergänzungen gewesen, für die ich Ihnen danke. Dass die Trennung von Liberalen und Demokraten schwierig ist, gebe ich Ihnen gern zu. Ich meine eben, es an der Gewalt aufhängen zu können. Ich habe auch gekürzt, der Press- und Vaterlandsverein war eine liberale und demokratische Angelegenheit. Ich glaube auch, dass die Demokraten unter den Mitgliedern des Press- und Vaterlandsvereins überwogen. Dann der relativ breite Liberalismusbegriff Krugs, auch klar, ist, glaube ich, für die Interpretation des Historikers in der von Krug angewandten Form nicht brauchbar. Dann taucht nämlich auch Friedrich der Große oder Friedrich der Zweite als Liberaler auf. Das steht bei Krug ja ausdrücklich. Dass Demokraten im Staatslexikon mitgearbeitet haben, hätte ich auch sagen wollen, habe es auch weggelassen. Es sind ja doch eine ganze Reihe von demokratischen Autoren, die da mitarbeiten. Aber die Hauptartikel sind eben Rotteck und Welker, die keine Demokraten waren. Das ist, glaube ich, eben angesprochen worden, Südosteuropa, Geheimgesellschaften, da haben Sie also wirklich gut ergänzt. Dass die Kleindeutschen eine Minderheit waren, haben Sie gesagt, eine lautstarke. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Kleindeutschen doch, wenn man sozusagen die Gesamtmasse Liberalismus nimmt, fast die Hälfte hatten. Nicht? Also die nicht kleindeutsch denkenden Liberalen, um mal gewisse Definitionsprobleme zu umgehen, waren nur eine knappe Mehrheit, sagen wir es mal so. Ich bin zweifelhaft, ob diese Mitteleuropa-Publizistik, die Sie dann angeführt haben, die Reaktion auf die Stärke der Kleindeutschen war. Ich meine, das kleindeutsche Denken, gerade wenn es in die Idee des engeren und weiteren Bundes ausläuft, ist ja nur eine andere Version von Mitteleuropa-Vorstellungen. Da hatten Sie gesagt, das ist vielleicht die Reaktion. Das habe ich angesprochen. Dann haben Sie von Präimperialismus gesprochen. Ich würde tatsächlich sagen, man soll das Imperialismus nennen. das, was damals in der deutschen Publizistik geäußert wurde, unterscheidet sich in nichts von dem, was 40 Jahre später vorgetragen wurde, als der Imperialismus in Deutschland nach gängiger Meinung durchbrach. Wollen Sie das? Ja, spero che la maggior parte sia stata compresa. Vorrei accennare solo ad una cosa, perché è stata discussa varie volte, che cioè c'era davvero una coscienza molto forte di potere, di potenza in questi liberali, e che perciò conflitti erano prevedibili. Si prevedeva una concentrazione sempre più intensa di stati e popoli, in cui soltanto gli stati forti avrebbero avuto la possibilità di sopravvivere e di svilupparsi, e che perciò si chiedeva, si pretendeva per la nazione germanica, cioè da questi liberali si pretendeva un ruolo predominante nell'Europa centrale e anche una egemonia sui piccoli popoli confinanti, soprattutto sui popoli dell'Ost europeo, e per esempio una ulteriore aggregazione, cioè un perdurare dell'aggregazione dell'Italia settentrionale al mondo germanico, più che altro economico, ma anche politico. Herr Führer, bei Ihnen oder zu Ihrer Frage, in diesem Punkt habe ich mich anscheinend unpräzise ausgedrückt. Ich wollte also trotz aller Wahlmanipulationen, die es hier gegeben hat und die gegenwärtig auch untersucht werden für Süddeutschland, die Landtagswahlen nicht gering achten. Ich achte nur die Soziologie der Landtage für unbedeutend bei dem Versuch, die Soziologie der liberalen Bewegung auszuloten. Da muss man auf andere Daten zurückgreifen, weil es eben Zensusparlamente sind. Aber sonst schätze ich, und das habe ich auch am Schlussteil meines Referats gesagt, auch die Arbeit der Landtage sehr hoch, trotz mancher Manipulationen, eben vor allem in den 20er Jahren. Mit Ihrem Vergleich Großbritannien, Ausdehnung des Wahlrechts, da bin ich also völlig mit Ihnen einig. Dann Herr Weiß, warum ist das Gewicht des Vereinigten Landtags von mir so hoch bewertet? Ich meine, die preußischen Liberalen konnten im April oder im Frühjahr 1847 erstmals aus der Isolation heraustreten, in der sie bis dahin ja doch gekämpft hatten. Sie lernten sich kennen, es gab gesamtpreußische Führer des Liberalismus jetzt. Also insofern waren die Kampfbedingungen schon vereinfacht. Und wenn man erst ein ständisches Parlament hat, daraus lässt sich ein besser strukturiertes Parlament entwickeln. Beispiel wäre etwa die Französische Revolution von 1789, wo ja auch aus dem ständischen Parlament eine allgemeine Nationalversammlung wurde. Insofern meine ich doch, dass der Vereinigte Landtag ein wichtiger Schritt auf dem Wege ist. Ja, Gewicht des Liberalismus überschätzt, ich habe vielleicht etwas optimistisch geschlossen, ich meine aber tatsächlich, es war nicht so bedrückend negativ, wie man oft liest, es war viel erreicht worden und da musste im Laufe, wie ich eben schon gesagt habe, vielleicht eines Jahrzehnts doch viel erreicht werden, dass es große Gegenkräfte gab, ist mir bewusst, das wäre vielleicht etwas deutlicher geworden, wenn bei Herrn Bußmann etwas weniger über Ideologien und etwas mehr über Sozialstrukturen geredet worden wäre. So, dann zu Herrn Corsini, da haben Sie ja zunächst mal einige Parallelen zu Italien herausgestellt, auch das Nichtvorhandensein von Organisation. Ihre Frage lautete dann: Wie steht es mit der Organisation nach 1848? 1848 sind liberale Organisationen erstanden, die allerdings sehr schnell nach der Revolution wieder verschwanden. Es gibt in den 50er Jahren Ersatzorganisationen, beispielsweise Eisenbahnkomitees. Da saßen die Liberalen und bauten oder setzten sich für Eisenbahnbau ein, aber redeten auch allgemeinpolitisch. Die erste liberale Organisation, die entstanden ist, das ist der Deutsche Nationalverein, 1859. Ab da gibt es Partei als Organisation in Deutschland durchgehend. Im Übrigen, der Parteibegriff bedeutet in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Gesinnungsgemeinschaft, nichts weiter. Und interessant ist, dass im Statut des Nationalvereins steht, da die nationale Partei so große Resonanz hat, gründen wir jetzt einen Verein, um die nationale Partei zu unterstützen. Selbst da wird noch unterschieden zwischen Partei und Verein. Und erst 1861, als die Deutsche Fortschrittspartei gegründet wird, ist also eine parteigenannte Organisation da. Das muss man hier sagen. Sì, allora il malinteso con Furno è stato chiarito. Lui ha voluto dire che la sociologia dei parlamenti non spiega già la compagine sociale del movimento liberale come tale. Per quanto riguarda la dieta riunita prussiana del 47, Fenske sostiene che i liberali potevano in quella circostanza uscire dalla isolazione delle singole province, avevano per la prima volta un terreno di attività dal quale, dice, si potevano sviluppare tante cose, e qui siamo alla questione del peso politico che il liberalismo tedesco avesse avuto prima del 48, e qui lui ribadisce ancora che molto era stato raggiunto, che il terreno era in gran parte preparato, ma lui ammette che le forze contrarie erano forti, e aggiunge anche che questo forse sarebbe stato ancora più chiaro se Bussmann, che ha parlato benissimo delle idee, avesse parlato anche delle forze sociali che stavano dietro queste idee. Poi, per rispondere a Corsini, cioè la parola partito significa nella Germania ottocentesca, nella prima metà della Germania ottocentesca, piuttosto l'insieme di quelli che hanno la stessa credenza politica, e che però dal 48 in poi nascono le organizzazioni, le prime... Movimento. Che poi nel 48-49 nascono le prime organizzazioni, che però hanno breve vita, però un decennio più tardi, con la fondazione del Deutscher Nationalverein, nascono i partiti liberali, più che altro poi con la Deutsche Fortschrittspartei del 1861, che applica per la prima volta la parola partei ad una organizzazione politica, e da lì poi tutto uno sviluppo di partiti, e di partito e poi partiti liberali. Con la socialdemocrazia un po' più tardi, poco più tardi. Nicht sozusagen wenige Jahre später die erste. Ja, ich glaube, wir können damit schließen und Herrn Fenske noch einmal sehr danken.